Sie hören Februar 33, der Winter der Literatur, von Uwe Wittstock. Gelesen von Timo Weißschnur, ein Hörbuch des Argon Verlags. Ein Schritt über die Klippe. Der Monat, in dem sich alles entschied. Das hier sind keine Heldengeschichten. Es sind Geschichten von Menschen, die in extreme Gefahr gerieten. Viele von ihnen wollten die Gefahr nicht wahrhaben, sie unterschätzten sie, sie reagierten zu langsam, kurz, sie machten Fehler. Natürlich kann jeder, der heute in Geschichtsbüchern blättert, sagen, sie seien Narren gewesen, wenn sie 1933 nicht begriffen, was Hitler für sie bedeutete. Doch das wäre unhistorisch gedacht. Wenn der Satz, Hitlers Verbrechen seien unvorstellbar, einen Sinn hat, dann gilt er zuallererst für seine Zeitgenossen. Sie konnten sich nicht vorstellen, sie konnten allenfalls ahnen, wozu er und seine Leute fähig waren. Vermutlich gehört es zur Natur eines Zivilisationsbruchs, schwer vorstellbar zu sein. Es ging rasend schnell. Zwischen dem Regierungsantritt Hitlers und der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die alle wesentlichen Bürgerrechte außer Kraft setzte, vergingen 4 Wochen und 2 Tage. Nur diesen Monat brauchte es, um einen Rechtsstaat in eine Gewaltherrschaft ohne Skrupel zu verwandeln. Das große Töten begann erst später. Aber im Februar 33 entschied sich, wen es treffen würde, wer um sein Leben fürchten und fliehen musste und wer antrat, um im Windschatten der Täter Karriere zu machen. Noch nie haben so viele Schriftsteller und Künstler in so kurzer Zeit ihr Land verlassen. Auch von dieser ersten Fluchtwelle bis Mitte März wird hier erzählt. Die politische Ausgangslage, die Hitlers Machtübernahme ermöglichte, ist von Historikern unterschiedlicher Couleur aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben worden. Ein paar Faktoren spielen in allen Analysen eine Rolle. Der wachsende Einfluss extremistischer Parteien, der das Land spaltete. Eine überhitzte Propaganda, die den Keil immer tiefer trieb und Kompromisse blockierte. Dazu die Unentschlossenheit und Schwäche der politischen Mitte, der bürgerkriegsartige Terror von rechts und links, der grassierende Judenhass, das Elend der Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg nationalistischer Regime in anderen Ländern. Heute liegen die Dinge anders, glücklicherweise. Doch zu vielen Faktoren finden sich Parallelen. Die wachsende Spaltung der Gesellschaft, die Dauerempörung im Netz, die den Keil immer tiefer treibt, die Ratlosigkeit der bürgerlichen Mitte, wie die Lust am Extremismus wieder einzufangen ist, die wachsende Zahl der Terrortaten von rechts und manchmal von links, der zunehmende Judenhass, die Risiken für die Weltwirtschaft durch Finanz- und Corona-Krise, der Aufstieg nationalistischer Regime in anderen Ländern. Vielleicht also kein schlechter Zeitpunkt, um sich vor Augen zu führen, was nach einer fatalen politischen Fehlentscheidung mit einer Demokratie geschehen kann. Im Februar 33 gerieten nicht nur Schriftsteller und Künstler in Gefahr. Vielleicht war die Situation für andere noch bedrohlicher. Das erste Todesopfer der Nazis, gleich in der Nacht nach Hitlers Vereidigung zum Reichskanzler, war der preußische Polizeioberwachtmeister Josef Zauritz, ein, wie die Vossische Zeitung schrieb, treuer Republikaner und Gewerkschaftsmann. Auch von dem Mord an ihm wird hier erzählt. Aber über Schriftsteller und Künstler im Februar 33 wissen wir unvergleichlich mehr Persönliches als über jede andere Gruppe. Ihre Tagebücher und Briefe wurden gesammelt, ihre Notizen archiviert, ihre Erinnerungen gedruckt und von Biografen mit detektivischem Ehrgeiz durchleuchtet. Ihre Erfahrungen zeigen stellvertretend, wie es denen erging, die Rechtsstaat und Demokratie zu verteidigen suchten. Sie zeigen, wie schwer es fällt zu begreifen, wann aus dem gewohnten Leben ein Überlebenskampf wird und ein historischer Augenblick existenzielle persönliche Entscheidungen verlangt. Für alles, was hier erzählt wird, gibt es Belege. Es ist ein Tatsachenbericht, auch wenn er sich ein paar Interpretationsfreiheiten herausnimmt, ohne die sich historische oder biografische Zusammenhänge nicht erzählen lassen. Selbstverständlich kann in diesem Mosaik nicht alles nachgezeichnet werden, was Schriftstellern und Künstlern damals geschah. Thomas Mann, Else Lasker-Schüler, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Ricarda Huch, George Gross, Heinrich Mann, Mascha Kaleko, Gabriele Tergit, Gottfried Benn, Klaus und Erika Mann, Harry Graf Kessler, Karl von Ossietzky, Karl Zuckmeier oder die Akademie der Künste in Berlin. Sie alle, die hier auftreten, sind nur Beispiele. Ein Gesamtpanorama wäre zu groß für jedes Buch. Manche Laufbahn, die hoffnungsvoll startete, erholte sich von diesem Monat nicht mehr. Allzu viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen verstummten und verschwanden fast spurlos. Eine lebensentscheidende Wende war es für alle. Der letzte Tanz der Republik. Samstag, 28. Januar. Berlin friert schon seit Wochen. Bald nach Silvester hat scharfer Frost eingesetzt. Selbst die größten Seen, Wannsee und Müggelsee, sind unter kompakten Eisdecken verschwunden und nun hat es auch noch geschneit. Karl Zuckmeier steht in seiner Dachwohnung am Schöneberger Stadtpark vorm Spiegel. Er trägt seinen Frack und zerrt die weiße Fliege über dem Hemdkragen zurecht. Die Aussicht, heute in Abendgarderobe aus dem Haus zu gehen, ist nicht verlockend. Zuckmeier hat keine Leidenschaft für große Feste. Meistens langweilt er sich und bleibt gerade so lange, bis er ohne viel Aufhebens mit Freunden in irgendeine Kutscherkneipe verschwinden kann. Aber der Presseball ist das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis der Berliner Wintersaison, ein Schaulaufen der Reichen, Mächtigen und Schönen. Es wäre ein Fehler, sich dort nicht sehen zu lassen. Der Ball ist gut für seinen Ruf als vielbeschäftigter Nachwuchsstar im Literaturgeschäft. Zuckmeier erinnert sich viel zu genau ans Elend seiner ersten Autorenjahre, als dass er solche Gelegenheiten links liegen ließe. Wenn er ganz abgebrannt war, hat er als Schlepper gearbeitet und abenteuergierige Berlin-Besucher nach der Sperrstunde von den Straßen gefischt, um sie zu den illegalen Tingeltangel-Bars in den Hinterhöfen zu lotsen. In manchen davon waren die Mädchen halbnackt und nicht zimperlich, wenn es um die Wünsche der Gäste ging. Einmal hat er sich auf dem nächtlichen Tauenziehen sogar als Dealer versucht mit ein paar Kokaintütchen in der Tasche. Doch davon ließ er schnell die Finger. Er ist ein robuster Bursche und nicht ängstlich, aber dieses Geschäft war ihm zu gefährlich. Seit dem fröhlichen Weinberg ist es vorbei. Nach 4 hochpathetischen und gründlich missratenen Dramen, die allesamt durchfielen, wagte er sich an seinen ersten Komödienstoff heran, eine deutsche Screwball-Comedy um eine heiratswillige Winzertochter in der rheinhessischen Provinz, Zuckmeiers Heimat. Im Milieu der Weinbauern und Händler kennt er jedes Detail. Das Ganze geriet ihm unter den Händen zu einer Art Volksstück. Jeder Tonfall stimmte, jede Pointe saß. Erst waren sich die Berliner Bühnen zu gut für so ein ländliches Lustspiel. Doch als das Theater im Schiffbauer Damm kurz vor Weihnachten 1925 die Uraufführung riskierte, zeigte der scheinbar federleichte Schwank überraschend seine Krallen. Der größte Teil des Publikums brüllte vor Lachen, ein kleinerer Teil aber vor Zorn über den satirischen Biss, mit dem sich Zuckmeier über das völkische Geschwätz verbohrter Kriegsveteranen und Chorstudenten lustig machte. Deren Wut machte den fröhlichen Weinberg umso bekannter und den Erfolg umso größer. Es wurde ein echter Bühnenrenner, vielleicht das meistgespielte Stück der 20er Jahre, und verfilmt wurde es außerdem. Jetzt, 7 Jahre später, stehen gleich 3 Stücke von Zuckmeier auf den Spielplänen der Berliner Theater. Die Freie Volksbühne bringt Schinderhannes. Am Rose-Theater in Friedrichshain zeigen sie seinen sensationell erfolgreichen Hauptmann von Köpenick und im Schiller-Theater Katharina Knie. Für die Tobis arbeitet er an einem Märchenfilm und bald will die Berliner Illustrierte mit dem Vorabdruck seiner Erzählung eine Liebesgeschichte beginnen, die gleich danach als Buch herauskommen soll. Die Dinge laufen glänzend für ihn. Es gibt nicht viele Schriftsteller, die mit Mitte 30 so viel Erfolg haben wie er. Von seiner Dachterrasse aus sieht er die Lichter Berlins, vom Funkturm bis zur Kuppel des Doms. Die Wohnung ist, neben seinem Haus bei Salzburg, das er von den Tantiemen für den fröhlichen Weinberg gekauft hat, Zuckmeiers zweiter Wohnsitz. Sie ist überschaubar, ein Arbeitszimmer, 2 winzige Schlafzimmerchen, Kinderzimmer, Küche, Bad, mehr nicht. Aber er liebt sie und vor allem den Blick über die Dächer der Stadt. Er hat sie Otto Firle abgekauft, dem Architekten und Grafiker, von dem unter anderem der fliegende Kranich stammt, das Signet der Lufthansa. Inzwischen ist Firle zum Lieblingsarchitekten der wohlhabenden Berliner Groß- und Bildungsbürger avanciert und baut keine Dachwohnungen mehr aus, sondern entwirft reihenweise Villen. In 2 Jahren wird Firle, aber das kann Zuckmeier an diesem Abend natürlich nicht ahnen, auf dem Dars an der Ostsee ein Landhaus bauen für einen zu Geld und Macht gekommenen Minister namens Hermann Göring. Der letzte Samstag im Januar gehört dem Presseball. Das ist seit Jahren Berliner Tradition. Sein Verlag, Ullstein, hat Zuckmeier die Ehrenkarten geschickt. Seine Frau Alice hat sich daraufhin umgehend auf die Suche nach einem neuen Abendkleid gemacht. In diesem Jahr ist seine Mutter für eine Woche aus Mainz zu Besuch gekommen. Auch sie trägt heute ein neues Kleid. Er hat es ihr zu Weihnachten geschenkt, silbergrau mit Spitzeneinsatz. Für sie ist es der erste große Berliner Ball. Er kann ihre Aufregung spüren. Doch jetzt wollen sie erst einmal in ein gutes Restaurant. Der Abend wird noch lang werden. Es ist besser, so eine Ballnacht nicht zu früh zu beginnen und keinesfalls mit nüchternem Magen. Klaus Mann hat, was die Gestaltung des Abends angeht, aufs falsche Pferd gesetzt. Ein Maskenfest bei einer Frau Ruben im Westend. Sehr normal und mies. Er fühlt sich fehl am Platz. Er ist jetzt seit 3 Tagen in Berlin und wohnt wie immer in der Pension Fasaneneck. Bei Werner Fink im Kabarett Katakombe traf er Moni, seine Schwester, die ihm dann die Einladung zu dieser Frau Ruben eingebrockt hat. Finks Programm fand er schwach, ohne Schwung. Aber immerhin hat er auf der Bühne Khadija wiedergesehen, die Scheue der beiden Wedekind-Schwestern. Er mag sie. Sie ist fast so etwas wie eine Ex-Schwägerin. Neuerdings besucht Klaus Mann häufiger Kabaretts, schon aus professionellem Interesse. Schließlich ist er jetzt in München selbst an einem beteiligt, der Pfeffermühle, die seine Schwester Erika zusammen mit Therese Giese und Magnus Henning gegründet hat. Mit Erika schreibt er Couplets und Sketche. Erika, Therese und 2 andere stehen auf der Bühne, Magnus macht die Musik. Klaus kann Anregungen für neue Texte gut gebrauchen, aber die Nummern der Katakombe gaben für ihn nichts her. Und als Finks Schauspieler anfingen, ihn von der Bühne herunter mit eingestreuten Sticheleien und improvisierten Witzchen aufzuziehen, wurde es ihm zu dumm und er ging noch vor Programmschluss. Mit dem Maskenfest von Frau Ruben macht er ebenfalls kurzen Prozess. Statt sich weiter zu langweilen, geht er sehr früh, obwohl er weiß, wie ungezogen das ist. Ein lahmer Abend. Dann doch lieber zurück zur Pension, wo er sich zur Abendunterhaltung eine Portion Morphium spendiert. Und zwar eine große. Im Erfurter Reichshallentheater findet heute die Premiere von Brechts Lehrstück »Die Maßnahme« mit der Musik von Hans Eisler statt. Doch die Polizei bricht die Aufführung der Kampfgemeinschaft der Arbeitersänger ab mit der Begründung, das Stück sei eine kommunistisch-revolutionäre Darstellung des Klassenkampfes zur Herbeiführung der Weltrevolution. Als Karl Zuckmeier mit Alice und seiner Mutter vor den Zoosälen eintrifft, ist auf den ersten Blick alles wie in den vorangegangenen Jahren. Über 5000 Besucher werden erwartet, davon 1500 geladene Gäste mit Ehrenkarten, so wie er. Die anderen, das sind die Schaulustigen, die horrende Eintrittspreise zahlen, um sich für eine Nacht unter die Prominenz des Landes zu mischen. Im Foyer schieben sich die Ankommenden erstmal an 2 prächtigen Wagen vorbei, einem Adler-Trumpf-Cabriolett und einem DKW-Meisterklasse, beide auf Hochglanz poliert, die Hauptpreise der Tombola für die Wohlfahrtskasse des Berliner Pressevereins. Gleich hinter dem Eingang teilt sich der Menschenstrom auf. Aus den verschiedenen Sälen und Gängen sind Tango, Walzer, Boogie-Woogie zu hören. Zuckmeier lenkt seine beiden Damen in Richtung Walzer. Für nahezu jede gastronomische Vorliebe ist gesorgt. Es gibt Bars mit Club-Atmosphäre, plüschige Kaffeestuben und Biertheken oder ruhigere kleine Nebensäle, in denen Solomusiker spielen. Am luxuriösesten dekoriert ist die große, 2 Stockwerke hohe Marmorhalle, frische Blumen überall, von den Brüstungen hängen prächtige alte Perserteppiche herab. Auf der Tanzfläche vor der Bühne mit dem Orchester drehen sich die Paare. Von oben, von der Galerie aus, kann man zuschauen, wie sich die Promenade der Besucher zwischen den Seitenlogen des Saals und den langen Tischreihen in der Mitte hindurchschiebt. Die elegantesten Damen tragen in diesem Jahr helle Farben, das ist nicht zu übersehen. Und zum Dernier Cri gehören offenbar das lange Abendkleid mit kleinem Dekolleté, aber tiefem Rückenausschnitt bis zur Taille oder sogar darüber hinaus. Zuckmeier schert aus dem Besucherstrom aus, sobald sie die Ullsteinloge erreichen. Hier ist es luftiger, weniger gedrängt, und die Kellner verschaffen ihm und seinen Begleiterin gleich Tisch, Gläser und Getränke. Trinken Sie nur, begrüßt sie einer der Verlagsdirektoren. Wer weiß, wann Sie wieder in einer Ullsteinloge Champagner trinken werden. Damit spricht er aus, was alle mehr oder weniger spüren, aber keiner so recht wahrhaben will. Gegen Mittag ist das Kabinett Kurt von Schleichers, der erst Anfang Dezember Reichskanzler wurde, zurückgetreten. Eine lächerlich kurze Amtszeit, keine 2 Monate, die dem Land außer neuen Machtintrigen buchstäblich nichts eingebracht hat. Verlorene Zeit während einer der übelsten Wirtschaftskrisen. Am Abend kam dann die Nachricht, Paul von Hindenburg, der Reichspräsident, habe ausgerechnet Schleichers Vorgänger Franz von Papen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die Ratlosigkeit der Politiker ist mit Händen zu greifen. Papen ist Mitglied der Zentrumspartei, aber ohne nennenswerte Machtbasis im Parlament. Wie Schleicher ist er nur von Hindenburgs Gnaden und per Notverordnung ins Amt gekommen, nachdem die Parteien gegen die Extremisten von KPD und NSDAP keine Mehrheit mehr zustande brachten. Aber dem aufgeblasenen, politisch ahnungslosen Papen ist eher ein Putsch zuzutrauen, als das Geschick, die Republik zu einigermaßen stabilen demokratischen Verhältnissen zurückzuführen. Schon im vergangenen Sommer hat er, ebenfalls nur gedeckt durch eine Notverordnung, die preußische Regierung abgesetzt. Seither wird das größte Land des Reichs von kommissarischen Kabinetten verwaltet, die der Reichsregierung unterstehen. Schon das war eine Art Staatsstreich, Preußenschlag genannt, der die föderalen Fundamente des Reichs untergrub, mit dem Ergebnis, dass jetzt, nach Schleichers Rücktritt, auch Preußen ohne Führung dasteht. Die Regierungsloge im Marmorsaal liegt gleich neben der von Ullstein. Zuckmeier kann von seinem Platz aus bequem hinüberschauen, sie ist nahezu verwaist. Die Kellner drücken sich unbeschäftigt zwischen leeren Plüschsesseln herum, ungeöffnete Sektflaschen ragen aus den Eiskübeln. In den vergangenen Jahren hielten hier die Minister oder Staatssekretäre Hof, um wie zufällig Verleger und Leitartikler ins Gespräch zu ziehen und ihnen die Welt aus ihrer Sicht zu erklären. Doch selbst für solche lockeren Regierungsgeschäfte fühlt sich jetzt offenbar niemand mehr zuständig. Bleibt das Vergnügen, im Gedränge nach prominenten Gesichtern Ausschau zu halten. Die hohe, asketische Gestalt Wilhelm Furtwänglers, Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist leicht auszumachen. Dazu der strenge, immer etwas melancholisch blickende Arnold Schönberg, der im Festgetümmel einen seltsam deplatzierten Eindruck macht. Gustav Gründgens und Werner Kraus sind offenbar gleich nach ihrer Vorstellung aus dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gekommen, wo sie derzeit als Mephisto und Faust auftreten. Auch der kahle Schädel Max von Schillings zeigt sich, eines Komponisten, von dem schon lange nichts Neues mehr zu hören war und der neuerdings als Präsident der Preußischen Akademie der Künste amtiert. Ein Fotograf stört und bittet Zuckmeier kurz aus der Loge zu einem Gruppenfoto in einer seltsam zusammengewürfelten Besetzung. 2 junge Schauspielerinnen, dazu die Operndiva Mafalda Salvatini und Professor Bonn, ein Wirtschaftsmann und Regierungsberater, der als Rektor der Handelshochschule eine ziemlich alberne goldene Amtskette mit Medaillon über der Brust trägt. Kurz taucht Josef von Sternberg, der Regisseur des Blauen Engels, aus der Menge auf, standesgemäß umgeben von blutjungen blonden Starlets. Marlene Dietrich ist ohne ihn in Hollywood geblieben. Zuckmeier hatte damals am Drehbuch des Blauen Engels mitgearbeitet und dabei Heinrich Mann kennengelernt, von dem die Romanvorlage Professor Unrat stammt. Er mag den steifen alten Knaben und bewundert sein Buch. Allerdings machte sich Mann in seinen Augen zum Affen mit seinen Versuchen, anstelle von Marlene Dietrich seine damalige Geliebte Trude Hesterberg für die Hauptrolle durchzusetzen. Mit seiner überkorrekten Handschrift schrieb er kleine Briefe an die Produzenten, die mehr über seine Vernarrtheit in die Heesterberg verrieten, als über deren Qualitäten als Schauspielerin. Zurück in der Ullsteinloge läuft Zuckmeier einem untersetzten, quirligen Mann in die Arme. Ernst Udet mit seiner Begleiterin Emi Bessel. Udet und Zuckmeier sind hell begeistert. Sie kennen sich schon seit dem Krieg. Zuckmeier wurde damals oft als Beobachter in den vordersten Frontlinien eingesetzt oder er reparierte unter Beschuss zerrissene Telefonleitungen. Er ist ein Mann mit guten Nerven. Doch mit Udet würde er sich nie vergleichen. Udet ist ein Kampfflieger mit dem Auftreten eines Matadors. Elegant, übermütig, unbekümmert. Eine Mischung aus Lausbube und Revolverheld. Als sie sich zum ersten Mal trafen, hatte es Udet mit 22 Jahren bereits zum Führer einer Fliegerstaffel gebracht und wurde von den Generälen mit Orden behängt wie ein Opfertier mit Blumenschmuck. Er schoss seine Gegner im Luftkampf Mann gegen Mann ab. Ein moderner Ritter, der ins Turnier reitet, süchtig nach Adrenalin. Bei Kriegsende hatte er 62 Maschinen vom Himmel geholt. Nur ein einziger deutscher Flieger war noch erfolgreicher gewesen in diesem tödlichen Geschäft. Sein Kommandant Manfred von Richthofen, der Rote Baron. Doch der war ein paar Monate vor Kriegsende durch Beschuss vom Boden aus gestorben und später durch einen Kommandanten namens Hermann Göring ersetzt worden. Der war zwar kein so talentierter Pilot, hatte aber ein sicheres Händchen für die richtigen politischen Verbindungen. Vor allem Zuckmeiers Mutter ist von Udet hingerissen. Alice kennt ihn schon länger und weiß, welchen draufgängerischen Charme er hat. Als echtes Showtalent ist Udet auf seinen düsteren Kriegsruhm nicht angewiesen. Inzwischen tritt er bei Kunstflugshows in ganz Europa und Amerika auf, zeigt Sturzflüge, Spiralen, Loopings, bei denen er den Propeller abstellt. Oder er fliegt so knapp über der Grasnarbe, dass er mit der Tragfläche Taschentücher vom Boden aufhebt. Er ist und bleibt ein fröhlicher Hasardeur. Die UFA hat ihn für sich entdeckt und in einigen Abenteuerfilmen mit Leni Riefenstahl zusammengespannt, für die er im Hochgebirge auf Gletschern landet oder mit seiner Maschine durch einen Hangar hindurchfliegt, während sich die Umstehenden entsetzt zu Boden werfen. Die Berliner Klatschblätter lieben Udet, seine Affären mit Schauspielerinnen wie Emi Bessel, seinen stadtbekannten amerikanischen Sportwagen, einen Dodge und seine öffentlich zelebrierten Freundschaften mit Filmstars wie Riefenstahl, Lillian Harvey oder Heinz Rühmann. Mit Udet kann man sich nicht langweilen. Aber über den Krieg spricht Zuckmeier mit ihm nie. Stattdessen trinken sie, wenn sie sich treffen. Auch jetzt wechseln sie vom Champagner zum Cognac. Udet fällt überrascht auf, wie viele Ballgäste ihre Orden und Abzeichen zum Frack tragen. Schau dir die Armleuchter an. In den vergangenen Jahren ging es beim Presseball noch ziviler zu. Plötzlich legt man offenbar Wert auf eine militärische Vergangenheit. Auch Udet trägt den höchsten seiner Orden, pour le mérite. Doch da er nie gern macht, was alle machen, lässt er ihn in seiner Tasche verschwinden. Weißt du was? Schlägt er Zuckmeier vor. Jetzt lassen wir beide uns die Hosen runter und hängen unsere nackten Hintern über die Logenbrüstung. Alice und Emi sind sofort alarmiert. Sie trauen den Männern einiges zu, zumal wenn sie betrunken sind und sich gegenseitig hochschaukeln. Tatsächlich knöpfen sie sich sofort die Hosenträger los. Aber Alice kennt ihre Rolle für solche Momente. Sie bittet die beiden flehentlich darum, keinen Skandal zu machen, und so können die Männer, ohne ihr Gesicht zu verlieren, auf weitere Entblößungen verzichten. Irgendwann nach Mitternacht machen Spekulationen die Runde, Hitler solle zum Reichskanzler ernannt werden. Es ist eine simple Rechnung. Wenn Hindenburg die Regierung endlich wieder auf eine halbwegs solide parlamentarische Basis stellen, aber die SPD weiterhin auf keinen Fall beteiligen will, bleibt für ihn und Papen im Grunde nur die NSDAP als Partner. Hitler aber ist, das hat er kategorisch klargemacht, als Chef der größten Reichstagsfraktion nicht bereit, sich mit einem Ministerposten zufrieden zu geben. Er beansprucht die Kanzlerschaft oder er bleibt in der Opposition. Alles oder nichts. Solche Überlegungen machen den Ball nicht heiterer. Es wird getanzt und getrunken wie in früheren Jahren, aber es bleibt das unbehagliche Gefühl, etwas Unabsehbares komme auf sie alle zu. Es herrscht eine seltsam künstliche Lustigkeit. Inzwischen ist der Sonntag längst angebrochen. Udet lädt Zuckmeier und seine beiden Begleiterinnen noch zur Nachfeier in seine Wohnung ein. Sein auffälliger Dodge steht vor den Zoosälen wie eine Reklametafel in eigener Sache. In der Eiseskälte draußen wirkt er nüchtern, aber alle wissen, er ist es nicht. Zuckmeier und seine Frau halten lieber ein Taxi an. Nur Emi und Zuckmeiers Mutter haben den Mut, sich von Udet im Wagen mitnehmen zu lassen und berichten nachher aufgekratzt, sie seien eigentlich gar nicht gefahren, sondern wie durch die Straßen geflogen. Udets Wohnung ist voller Trophäen aus Ländern, in denen er schon gedreht hat. Gleich im Flur hängen ein ausgestopfter Nashorn und ein Leopardenkopf, dazu ein paar Geweihe. Es gibt in der Wohnung auch einen Schießstand. Manche Zeitungen haben schon berichtet, Udet würde Freunden, die blindes Vertrauen zu ihm haben, die Zigarette aus dem Mund schießen. Doch das ist etwas für Herrenabende. Heute bittet Udet seine Gäste an eine kleine Bar, die er sich eingerichtet hat, seine Propellerbar, und unterhält die Damen mit Anekdoten aus Fliegerleben und Filmgeschäft. Zwischendurch nimmt Zuckmeier Udets Gitarre von der Wand und singt ein paar seiner Trinklieder, wie damals, als er durch Berliner Kneipen zog, um sich als Bänkelsänger eine Mahlzeit zu verdienen. Es sind gut gelaunte, aber nicht unbeschwerte Morgenstunden, denn letztlich sind sie ein Abschied. Nur einmal noch werden sich Zuckmeier und Udet nach dieser Nacht wiedersehen. 1936 braucht Zuckmeier bereits beträchtlichen Mut und eine Portion Leichtsinn, um von seinem Haus bei Salzburg nach Berlin zu reisen. Die Nazis haben nicht vergessen, wie effektvoll er sich im fröhlichen Weinberg und im Hauptmann von Köpenick über das Militär lustig macht und seine Stücke und Bücher längst auf ihre Verbotslisten gesetzt. Doch Zuckmeier lässt sich nicht abhalten und fährt trotzdem, um Schauspielerfreunde zu treffen. Werner Kraus, Käthe Dorsch und auch Ernst Udet. Der bezeichnet sich zwar immer als einen unpolitischen Menschen, aber 3 Monate nach der Nacht des Presseballs ist er in die NSDAP eingetreten und hat im Luftfahrtministerium unter dem alten Staffelkommandanten Göring Karriere gemacht. Es wird eine traurige letzte Begegnung in einem kleinen, unauffälligen Restaurant. Die beiden schwelgen noch einmal in Erinnerungen, aber dann beschwört Udet seinen Freund, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. »Geh in die Welt und komm nie wieder.« Auf Zuckmeiers Frage, weshalb er bleibe, antwortet Udet, die Fliegerei sei nun mal sein Ein und Alles und spricht von den ungeheuren Möglichkeiten als Pilot, die ihm seine Arbeit für die Nazis bietet. »Ich kann da nicht mehr raus, aber eines Tages wird uns alle der Teufel holen.« Im November 1941 erschießt sich Udet in seiner Wohnung in Berlin. Göring hat ihn für die Misserfolge der Luftwaffe in der Luftschlacht um England verantwortlich gemacht. Irgendeiner muss der Sündenbock sein. Bevor Udet sich umbringt, schreibt er mit roter Kreide an die Stirnwand seines Bettes, als Vorwurf gegen Göring, »Eiserner, du hast mich verlassen.« Die Nazis geben seinen Tod als Unfall aus. Und Zuckmeier hört davon im Exil auf seiner Farm in Vermont. Die Nachricht beschäftigt ihn, wie er sich später erinnert, lange, bis er sich schließlich an den Schreibtisch setzt und in knapp 3 Wochen den ersten Akt seines Stücks »Des Teufels General« schreibt. Es ist die Geschichte eines charismatischen Luftwaffengenerals, der Hitler verachtet, ihm aber dient aus falsch verstandener Liebe zu Deutschland und zur Fliegerei. Als der Krieg zu Ende ist, ist das Stück fertig. Es wird zu einem der größten Erfolge Zuckmeiers. Khadija Wedekind fühlt sich unbehaglich. Sie lässt sich vom Strom der Besucher durch die Ballsäle schieben, stolz, mit nur 21 Jahren schon zu den geladenen Gästen zu gehören, zur Literaturprominenz. Doch das Gedränge auf den Gängen ist ihr nicht recht. Sie bleibt gern für sich und im Hintergrund. Sie beobachtet lieber aus der Distanz, als sich zwischen anderen vorankämpfen zu müssen. Derartige Schüchternheit kennt sonst keiner in ihrer Familie. Ihre Eltern, Tilly und Frank Wedekind, gehörten früher zu den größten der deutschen Theaterwelt. Sie waren immer gut für ein bisschen Spektakel. Vater Frank, der schon 1918 starb, ist ein unermüdlicher Provokateur gewesen, ein Theaterberserker, der in seinen Stücken mit Vorliebe gegen die verklemmten Anstandsregeln der braven Bürger anteufelte. Es gab kein Tabuthema, das er nicht auf die Bühne brachte. Prostitution, Abtreibung, Onanie, Sadismus, Homosexualität. Er verfügte über das unfehlbare Talent, jederzeit und überall aus dem Stand heraus einen Skandal entfesseln zu können. Selbst Freunde waren vor seinen Temperamentsausbrüchen nicht sicher. Tilly ist über einige Jahre hinweg eine vielgefragte Schauspielerin gewesen, die vor allem in den Stücken ihres Mannes auftrat und in der Rolle von Wedekinds Lulu glänzte, eines ungehemmt triebhaften Mädchens, das die Männer zu ihrer Lust ebenso missbraucht, wie sie sich von den Männern missbrauchen lässt. Gemeinsam hätten Tilly und Frank das Leben eines bewunderten und auch gefürchteten Theaterpaares genießen können. Doch Wedekind machte seiner Frau und damit auch sich selbst das Leben zur Hölle mit Anfällen rasender Eifersucht. Zweimal hat er Tilly bis zu Selbstmordversuchen getrieben, jetzt ist sie seit 15 Jahren verwitwet. Khadijas Schwester Pamela, 5 Jahre älter, hat einiges geerbt vom Temperament der Eltern und auch von deren Talenten. Sie fühlte sich von früh an wohl auf der Bühne, hat eine gute Stimme und tritt gern mit den Liedern ihres Vaters auf, die sie zur Laute singt wie er früher selbst. Sie hat alles, was Khadija fehlt: Mut, Initiative, Durchsetzungskraft. Pamela ist, notiert Khadija einmal in ihr Tagebuch, eine ganz starke Persönlichkeit und ist ungeheuer begabt. Ich muss bescheiden in den Hintergrund treten vor ihr. Nach dem Tod des Vaters 1918 lernten Pamela und Khadija in München die ältesten Kinder der Manns kennen, Erika und Klaus. Sie wohnten fast in der Nachbarschaft, von einem Haus zum anderen war es zu Fuß keine halbe Stunde. Die Manngeschwister waren hingerissen vom Können Pamelas und sofort verliebt in sie. Khadija war noch zu jung und konnte mit den anderen nicht mithalten. Die drei bildeten ein frühreifes, den Erwachsenen etwas unheimliches Trio und schaukelten sich hoch zu immer neuen, dandyhaften Gesten. Klaus, der sich schminkte und kein Hehl daraus machte, schwul zu sein, verlobte sich 1924 mit Pamela und schrieb in 2 Wochen das Kammerspiel »Anja und Esther«, das voller Anspielungen steckte auf die lesbische Liebelei zwischen Pamela und Erika. Das Stück war nicht viel wert, nur eine Skizze, keine durchdachte Arbeit. Ein paar Internatsschüler schwelgen in ihrer melancholischen Suche nach Liebe und Lebenssinn. Aber Gustav Gründgens, eines der großen Theatertalente des Landes, war davon begeistert, schickte ein stürmisches Telegramm und überzeugte die drei, das Jugendwerk zusammen mit ihm auf die Bühne zu bringen und damit durch ganz Deutschland zu touren. Das Stück wurde brutal verrissen. Die Rezensenten verziehen dem Sohn des großen Thomas Mann keine Jugendsünde. Aber die Theatersensation war perfekt und jeder Saal ausverkauft. Das rasante Treiben der Dichterkinder und ihre schwer durchschaubaren erotischen Verstrickungen heizten die Neugier des Publikums an. Zumal Erika dann auch noch Gründgens heiratete, obwohl der sich bekanntermaßen eher zu Männern hingezogen fühlte. Für ein paar Wochen waren die vier in allen Feuilletons und bunten Blättern, sie zupften an den Fäden und alle Zeitungen sprangen wie die Marionetten. Wer oder was hätte die wilden, die gierigen, die haltlosen 20er Jahre besser verkörpert als diese Ménage à quatre? Khadija kann und will mit dem Lebenstempo ihrer Schwester nicht Schritt halten. Auch ihre Mutter, die immer seltener an den großen Bühnen und für die wichtigen Rollen engagiert wird, stürzt sich in immer neue Liebeleien. Eine Zeit lang ist Udet, der Flieger, den Khadija in der Loge des Ullstein Verlags gesehen hat, Tillys Favorit gewesen. Auch Zuckmeier, der mit Udet zusammensitzt, hat ihre Mutter ab und zu besucht. Khadija war damals 12 und Zuckmeier spielte Cowboy und Indianer mit ihr. Sie überfiel ihn schon beim Reinkommen im halbdunklen Flur, sprang ihm vom Wäscheschrank ins Genick mit einem langen Küchenmesser in der Hand, um ihn zu skalpieren. Seit ein paar Jahren hat ihre Mutter jetzt allerdings ein festeres Verhältnis mit einem Arzt, der zugleich Schriftsteller ist. Er heißt Gottfried Benn. Tilly ist ziemlich vernarrt in ihn, aber Benn hält sie auf Distanz. Wenn er endlich mal Zeit für sie hat und mit ihr ausgeht, ist Tilly aufgeregt wie ein Mädchen. Sie hat sogar den Führerschein gemacht, ein kleines Cabriolett gekauft, einen Opel und im Sommer mit Ben Ausflüge ins Grüne gemacht. Einmal war auch Bens Tochter Nele mit dabei, mit ihr verstand sich Khadija bestens. Doch diesen düsteren Ben mag Khadija nicht. Sie hat ihn mal in seiner Berliner Wohnung an der Belle-Alliance-Straße, Ecke Yorkstraße besucht, die er auch als Praxis nutzt. Zugegeben, er ist ein interessanter Mann, aber letztlich findet sie ihn ekelhaft. Im Grunde versteht sie nichts von dem Verhältnis zwischen Ben und ihrer Mutter. Als sie einmal in der Nacht unangekündigt nach Hause kam, waren alle Zimmer hell erleuchtet, aber niemand zu finden, bis Hans Albers aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter trat. Für sie sind solche Affären nichts. Khadija denkt anders. Sie will vor allem ein guter Mensch sein, der anderen das Leben leichter macht. Allerdings fehlt ihr oft die nötige Energie dazu. Sie versteht nicht, woher die anderen jeden Tag die Kraft nehmen, an ihre Arbeit zu gehen. Schon in der Schule war das ein Problem für sie und erst recht, als sie 1928 auf die Kunsthochschule in Dresden ging. Sie könne, bestätigten ihr die Lehrer, eine beachtliche Malerin werden, wenn sie mehr arbeite. Aber ihr fällt es wahnsinnig schwer, Selbstdisziplin und Fleiß sind nicht ihre Stärken, das weiß sie. Am glücklichsten hat sie sich während der Ferien in Ammerland am Starnberger See gefühlt. Eine Schauspielerfreundin ihrer Mutter, Lili Ackermann, hat dort ein Haus und vor ein paar Jahren hat Khadija regelmäßig die Zeit bei ihr verträumt oder mit Georg gespielt, Lilis Sohn. Der war damals erst 10, aber das machte Khadija nichts. Mit ihm gründete sie aus einer Laune heraus ein Kaiserreich namens Kalumina. Hier, in diesem Traumreich, sollte es endlich mal nach ihren Vorstellungen gehen. Ihr Wille war Gesetz. Und also ließ sie sich von Georg und seinen Freunden zur Kaiserin Carola die Erste krönen. Zusammen entwarfen sie eine Fahne und eine Verfassung. Georg wurde zum Generalstabschef ernannt und musste eine Armee aufbauen. 3 Wochen lang ging das so, und als sie sich in den nächsten Ferien wieder sahen, bastelten sie weiter an ihrer Fantasiewelt. An diese Zeit erinnert sie sich, als sie sich auf die Fortsetzung ihres Studiums an der Berliner Akademie vorbereiten soll. Sie ist an Emil Orlik empfohlen worden, zu dessen Schülern George Gross gehört. Aber schon der Versuch, eine Mappe mit ihren Arbeiten aus Dresden zusammenzustellen, ist für sie das pure Grauen. Von jedem einzelnen Blatt stinkt sie die blanke Unlust an. Lieber setzt sie sich hin und schreibt die Geschichte ihres Kaiserreichs Kalumina auf. Das könnte ein Roman werden, denkt sie. Schließlich geht es um uralte, klassische Themen. Den Abschied von der Jugend, die Mühen des Erwachsenwerdens, die ersten Vorahnungen der Liebe. Schon ihr Vater hat immer einen Roman schreiben wollen, aber es ist ihm nie gelungen. Umso größer ihr Ehrgeiz und zum ersten Mal entwickelt sie Selbstdisziplin und Willenskraft. Sie spürt, in ihrem Manuskript bekommen die alten Themen wie von allein einen neuen, einen luftig leichten Zauber. Khadija hat, zur eigenen Überraschung, ein Talent bei sich entdeckt, von dem sie nichts ahnte. Sie kann schreiben. Sie hat, wenn man ihr Zeit lässt, Poesie. Auch der Scherl Verlag ist überzeugt von ihrem Können und hat ihr Buch ins Programm genommen. Kalumina, der Roman eines Sommers. 1.000 Mark Vorschuss. 900 Mark davon gibt sie an ihre Mutter weiter, die als Schauspielerin immer weniger verdient und bereits heimlich Schmuck versetzen musste, um die Miete bezahlen zu können. Viel wichtiger als Geld ist Khadija ihr frisch aufgekeimtes Talent samt der Hoffnung, dass es künftig auf eine günstige Witterung trifft und wachsen kann. Alle Bekannten, denen sie im Ballgetümmel zwischen den Logen und Tischen in die Arme läuft, machen ihr Mut. Erst will sie gar nicht glauben, was sie hört, ist verlegen und beschämt, wie so oft. Doch dann amüsiert sie sich immer besser. So viel Zuspruch kann man nicht widerstehen. Für einen Moment lässt sie sich davon überzeugen, dass vielleicht auch sie etwas Besonderes sein kann. Sie spürt ungeahnten Mut, ja Übermut. Ich bin, denkt sie, ich bin die Kaiserin des Presseballs. Auch Erich Maria Remarque hat der Einladung nicht widerstehen können. Zumal er gerade fertig geworden ist mit der Rohfassung eines neuen Romans, der »Drei Kameraden«. Er gönnt sich ein wenig Entspannung nach zäher Arbeit. Schon seit Monaten wohnt er nicht mehr in Deutschland, doch es gibt immer noch eine Menge Dinge, die er in Berlin zu erledigen hat. Also ist er hergefahren, um Leute zu treffen, Termine abzuhaken und sich zum Schluss durch das Ballgewühl zu kämpfen. Er sieht Zuckmeier in der Ullstein-Loge, aber der scheint an diesem Abend nur Augen und Ohren für Ernst Udet zu haben. Remarque und Zuckmeier kennen sich seit ziemlich genau 4 Jahren. Als Remarque 1928 mit seinem Kriegsroman »Im Westen nichts Neues« nahezu fertig war, schickte er das Manuskript zuerst an den bedeutendsten deutschen Verlag, an S. Fischer, doch der winkte ab. Bei Ullstein dagegen waren die Lektoren begeistert und brachten den ganzen Konzern auf Trab, um dem Buch den Start zu ermöglichen, den es in ihren Augen verdiente. Erst wurde es in der Vossischen Zeitung, die zu Ullstein gehörte, in Fortsetzungen vorab gedruckt. Als der Roman dann in die Buchhandlungen kam, zog die Berliner Illustrierte, ebenfalls Teil des Ullstein-Konzerns, ihren üblichen Erscheinungstermin um ein paar Tage vor, von Sonntag auf Donnerstag, um pünktlich zum Erstverkaufstag einen Artikel des Ullstein-Autors Zuckmeier über Remarques Buch zu bringen. Es war keine Rezension im gewöhnlichen Sinne, es war auch keine der üblichen Lobhudeleien unter Autorenkollegen. Zuckmeiers Artikel war ein Trommelwirbel, eine Fanfare, ein Fanal und dazu noch eine Prophezeiung. Es gibt jetzt ein Buch, geschrieben von einem Mann namens Erich Maria Remarque, gelebt von Millionen, es wird auch von Millionen gelesen werden, jetzt und zu allen Zeiten. Dieses Buch gehört in die Schulstuben, die Lesehallen, die Universitäten, in alle Zeitungen, in alle Funksender, und das alles ist noch nicht genug. Im Westen nichts Neues erzählt die Geschichte eines Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs, vom Notabitur 1914 bis zu seinem Tod 1918. Remarque hatte sie in knappen, unpoetischen und doch gefühlsgeladenen Sätzen aufgeschrieben, hat von der Panik und dem Sterben in den Schützengräben berichtet, von dem Grauen, ganze Nächte im Trommelfeuer detonierender Granaten zuzubringen, vom Wahnsinn der Sturmangriffe ins feindliche Maschinengewehrfeuer hinein und von den Bajonettschlechtereien im Nahkampf. Zuckmeier hatte vieles davon selbst erlebt, aber nie eine tragfähige Sprache dafür gefunden. Umso mehr begeisterte ihn nun im Westen nichts Neues. Das ist es, was Remarque hier gibt. Zum ersten Mal ganz klar und unverwischbar. Was in diesen Menschen vorging, was innen geschah. Der Roman gab den wirren, mörderischen, nervenzerreißenden Erfahrungen einer ganzen Generation eine literarische Form und machte sie so endlich mitteilbarer. Das war für Zuckmeier, und er ahnte nicht nur für ihn, so etwas wie die Befreiung von einem Albdruck. Wir alle haben immer wieder erlebt, dass man über den Krieg nichts sagen kann. Es gibt nichts Kläglicheres, als wenn einer seine Kriegserlebnisse erzählt. Deshalb schweigen wir und warten. Hier aber, bei Remarque, ist zum ersten Mal das Schicksal selbst Gestalt geworden. Das Ganze. Das, was dahinter war, darunter brannte. Das, was bleibt. Und so geschrieben, so geschaffen, so gelebt, dass es mehr wird als Wirklichkeit. Wahrheit. Reine, gültige Wahrheit. Tatsächlich ging es Hunderttausenden so wie Zuckmeier. Nicht nur ehemaligen Frontkämpfern, sondern auch anderen, die keine Soldaten gewesen waren, aber begreifen wollten, mit welchen Erlebnissen diese Veteranen lebten. Schon nach wenigen Wochen hatte der Roman eine Auflage von 500.000 erreicht. Noch im selben Jahr wurde er in 26 Sprachen übersetzt. Ein Welterfolg. Und eine Provokation für alle, die Krieg und Soldatentod zu beschönigen versuchten, vor allem also für Deutschnationale und Nationalsozialisten. Sie kämpften gegen Roman und Autor mit populistischen Lügen, die stur wiederholt und so der Öffentlichkeit eingehämmert wurden. Das Buch entwürdige die Gefallenen, verhöhne ihr Opfer fürs Vaterland, ziehe alles Edle des Soldatentums in den Dreck. Remarque sei, da er selbst nur 7 Wochen an der Front und danach schwer verwundet im Lazarett war, ein Hochstapler, der am Krieg nicht wirklich teilgenommen habe, ja den Krieg gar nicht kenne. Da er ursprünglich Remarque, nur mit K, hieß, nannten sie ihn einen Volksverräter, der sein Pseudonym Remarque ausgerechnet aus der Sprache Frankreichs, der Sprache des Erbfeindes, entlehnte. So einer habe kein Recht, über das Heldentum der Männer zu schreiben, die ihr junges Leben für Deutschlands Ehre hingaben. Die Propagandaschlacht eskalierte, als die amerikanische Verfilmung von »Im Westen nichts Neues« 1930 in die deutschen Kinos kam. Am Tag nach der Premiere schickte Goebbels in Berlin und anderen Städten seine SA-Schläger in die Kinos, die Stinkbomben warfen, weiße Mäuse aussetzten, Zuschauer bedrohten oder verprügelten, bis die Vorstellungen abgebrochen werden mussten. Doch anstatt Film und Publikum zu schützen, knickten die Behörden ein und verboten nach 5 Tagen weitere Aufführungen wegen Gefährdung des deutschen Ansehens. Goebbels feierte triumphal den ersten großen Kampagnenerfolg der Nazis. Es war ein Kampf um die Macht zwischen marxistischer Asphaltdemokratie und deutschbewusster Staatssittlichkeit. Und zum ersten Male haben wir in Berlin die Tatsache zu verzeichnen, dass die Asphaltdemokratie in die Knie gezwungen wurde. Monate später wird der Film doch noch in erheblich gekürzter Fassung freigegeben. Aber das kann Remarques Enttäuschung über sein Land nicht mehr besänftigen. Und egal, was er tut, sagt oder schreibt, er bleibt ein Lieblingsfeind der Rechten. Glücklicherweise hat ihn im Westen nichts Neues zu einem reichen Mann gemacht. Er kauft eine Villa am Lago Maggiore in der Schweiz, wenige Kilometer von Ascona entfernt, und lässt Deutschland, das ihm immer fremder wird, hinter sich. Nach dem Presseball bleibt Remarque deshalb nur noch für eine kurze Nacht im Hotel. Wer nach Schleicher der neue Kanzler wird, betrifft ihn im Grunde gar nicht mehr, genauso wenig wie die Frage, ob dieser Ball der letzte Tanz der Republik war. Sonntag früh setzt er sich gleich nach dem Frühstück in seinen Wagen, einen Lancia di Lambda, er liebt schnelle Autos und hohes Tempo, und startet Richtung Schweizer Grenze. Es ist eine lange, kalte Fahrt, von Nord nach Süd quer durch das winterliche Deutschland. Erst knapp 20 Jahre später wird er seine Heimat wiedersehen. In ein paar Wochen schon geben Immigranten seine Adresse am Lago Maggiore untereinander weiter wie einen Geheimtipp. Remarque ist als großzügiger Mann bekannt. Er gibt den Flüchtlingen Unterschlupf, drückt ihnen Geld in die Hand, besorgt für sie Fahrkarten nach Italien oder Frankreich. Ernst Toller besucht ihn, auch der jüdische Journalist Felix Manuel Mendelssohn ist unter den Gästen. Er wohnt ein paar Tage bei ihm. Mitte April wird er ganz in der Nähe von Remarques Grundstück in einem Graben tot aufgefunden. Schädelbruch. Ist er gestürzt oder wurde er erschlagen? Die Schweizer Zeitungen schreiben von einem Unfall. Thomas Mann, der die Meldungen liest, ist sich sicher, es war ein missglückter Nazi-Anschlag. Die Attentäter haben den jungen Mendelssohn im Dunkeln wahrscheinlich für Remarque gehalten. Die Hölle regiert. Montag, 30. Januar. Josef Roth will die Nachrichten, die der Tag bringen wird, nicht mehr abwarten. Gleich morgens fährt er zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Paris. Der Abschied von Berlin fällt ihm leicht. Jahrelang hat er für die Frankfurter Zeitung als Reporter gearbeitet. Das Unterwegssein ist ihm zur Gewohnheit geworden. Seit Jahren lebt er jetzt in Hotels oder Pensionen. »Ich glaube«, hat er mal etwas großsprecherisch behauptet, »dass ich nicht schreiben könnte, wenn ich einen festen Wohnsitz hätte.« Vor 4 Monaten, Ende September 1932, ist Roths »Radetzky-Marsch« erschienen. Ein meisterhafter Roman, der, wie Thomas Manns »Buddenbrooks«, über mehrere Generationen hinweg vom Verfall einer Familie erzählt. Von den Trotters, die unter Franz Josef I., dem Herrscher Österreich-Ungarns, aufsteigen und im Ersten Weltkrieg mit ihm untergehen. Es ist eines seiner wichtigsten Bücher. Roth hat hart daran gearbeitet und hätte also Grund, sich mit politischen Äußerungen zurückzuhalten, um keinen gegen sich aufzubringen und den Verkauf des Romans in Deutschland nicht zu gefährden. Aber behutsames Taktieren gehört nicht zu seinen Talenten. In moralischen Fragen neigt er zu rigorosen Entscheidungen. Vielleicht liegt es auch an einem verborgenen Hang zur Selbstdestruktion, aber Roth will, wenn es um die Nazis geht, kein Blatt vor den Mund nehmen. Er will bedingungslos gegen sie in den Kampf ziehen, selbst wenn er weiß, dass sie grenzenlos übermächtig sind. Jede Hoffnung ist aufzugeben, endgültig, gefasst, stark, wie es sich gehört. In einem seiner Briefe aus Paris schreibt er an Stefan Zweig: Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen, die Hölle regiert. Roths Impuls zielt nicht aufs Überleben. Er zieht in die Schlacht, bewaffnet mit Stift und Papier und im festen Glauben an seinen Untergang. Wachablösung unter Reportern. Josef Roth verlässt die Stadt, Egon Erwin Kisch kommt an. Dem Beinamen »rasender Reporter«, den er sich selbst verliehen hat, macht er mal wieder alle Ehre. Im vergangenen Jahr ist er in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen China gewesen, hat einige der elendesten Orte dort gesehen, hat ein Altersheim der ehemaligen kaiserlichen Eunuchen besucht, ist den schutzlosen Bettlerinnen auf den Straßen begegnet, die nicht einmal in die Gilde der Bettler aufgenommen werden, ließ sich ein Tuberkulose-Hospiz für junge Arbeiterinnen zeigen, halbe Kinder noch, die chancenlos aufs Sterben warten. Dann ist er nach Moskau gefahren, hat in fiebernder Hast seine Erlebnisse in dem Buch »China geheim« aufgeschrieben und ist sofort wieder aufgebrochen, um heute rechtzeitig zu Hitlers Machtantritt in Deutschland zur Stelle zu sein. Kisch ist eine Weltberühmtheit. Selbst in China, so sagt er, hat man ihn erkannt, obwohl seine Bücher in keine der chinesischen Sprachen übersetzt sind. Er ist ein Jude aus Prag, gehört wie Rilke und Kafka zur deutschsprachigen Minderheit der Stadt. Er macht sich gern selbst zur Zentralfigur seiner Geschichten und vermittelt den Lesern den Eindruck, als seien sie an den entscheidenden Schauplätzen der Welt Schulter an Schulter mit ihm dabei. Und er verfügt über großes Geschick, sich zum Inbegriff des Reporters als Abenteurer und harter Mann zu stilisieren. Immerzu unterwegs zu irgendeinem Krisenherd oder Schlachtfeld, immerzu kettenrauchend, immerzu mit halblegalen Methoden irgendeinem Geheimnis auf der Spur. Im Ersten Weltkrieg war er zunächst Frontsoldat, später dann, nach einer schweren Verwundung, Presseoffizier. Das Vielvölkergemetzel hat sein politisches Verantwortungsgefühl geschärft. Er wurde Mitglied illegaler Soldatenräte, organisierte Streiks und Friedenskundgebungen und trat in die Kommunistische Partei ein. Das hat ihn auch als Autor verändert. Zu Anfang schwor er auf das Ideal des unabhängigen Journalisten. Der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen Zeuge zu sein und unbefangene Zeugenschaft zu liefern. Doch nach seinem Eintritt in die Partei wurde er mehr und mehr zum Aktivisten, der mit seinen Artikeln den für politisch richtig befundenen Zielen dienen will. Seine Reportagen lesen sich so spannend und anschaulich wie zuvor, aber ihr propagandistischer Unterton lässt sich schwer überhören. Kisch steigt am Anhalter Bahnhof aus dem Zug. Mit den Nazis hat er sich bislang noch kaum befasst. Als überzeugter Kommunist weiß er, welche Richtung die Weltgeschichte einschlagen wird. Den Weg zur proletarischen Revolution. Faschismus oder Nationalsozialismus sind da nur Zwischenstationen. Doch die will er sich jetzt genauer anschauen und den letztlich siegreichen Kampf der KPD um die Macht miterleben. Er fährt zu seiner neuen Wohnung in der Motzstraße beim Nollendorfplatz. Es ist nur ein Zimmer zur Untermiete, meist lebt er besser. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie und ist ein erfolgreicher Autor, das verleugnet er nicht. Er hat sich der Sache der Proletarier verschrieben, lebt aber nicht wie einer. Warum auch? Hier in Berlin hat er seine Bibliothek eingelagert, 40 Kisten mit zusammen 4000 Bänden, schon allein die sind ein kleines Vermögen wert. Er denkt darüber nach, die Bücher sicherheitshalber nach Prag zu schaffen, zu seiner Mutter. Es wäre schade, wenn sie in den Wirren der kommenden politischen Kämpfe verloren gingen. Vielleicht wird das die zweite große Aufgabe seines Aufenthalts hier in Berlin werden. Der Anhalter Bahnhof ist groß. Man kann leicht aneinander vorbeilaufen. Am selben Morgen, an dem Kisch ankommt, steigt Generalleutnant Werner von Blomberg aus einem Nachtzug, der aus Genf eintrifft. Er nimmt dort als deutscher Delegierter an einer internationalen Abrüstungskonferenz teil, auf der Deutschland absurderweise eine Vergrößerung seiner vom Versailler Vertrag auf 100.000 Mann begrenzten Reichswehr durchsetzen will. Aber gestern überraschte ihn in Genf ein Telegramm Hindenburgs, er solle umgehend nach Berlin kommen. Dort herrscht mittlerweile hinter den Kulissen der Macht ein kaum noch gebremster Aufruhr, nahezu alles scheint möglich. Kurt von Hammerstein, Chef der Heeresleitung, will die Ernennung Hitlers zum Kanzler um jeden Preis verhindern und hat in der vergangenen Woche in einem Gespräch mit Hindenburg die Zusicherung erhalten, der österreichische Gefreite habe keine Chance, in dieses Amt berufen zu werden. Nur zwei Tage später muss Hammerstein aber einsehen, dass Papen den Reichspräsidenten umgestimmt hat und Hitler tatsächlich kurz vor der Machtübernahme steht. Als letztes Mittel schlägt er den bereits zurückgetretenen Schleicher, der nur noch kommissarisch als Kanzler und Reichswehrminister die Geschäfte führt, einen Staatsstreich vor. Die Potsdamer Garnison soll in Alarmbereitschaft versetzt, Hitler verhaftet, der Ausnahmezustand erklärt und der offenbar nicht mehr zurechnungsfähige Hindenburg entmachtet werden. Da Schleicher seinen Plan ablehnt, versucht Hammerstein zu retten, was noch zu retten ist. Er trifft sich mit Hitler und dringt auf das Zugeständnis, Schleicher müsse im neuen Kabinett Reichswehrminister bleiben und damit die militärische Macht im Land in seinen Händen behalten. Hitler versichert ihm das, wohl um ihn für die nächsten Stunden ruhig zu stellen, obwohl Hindenburg und er sich längst geeinigt haben, Schleicher durch Blomberg zu ersetzen. Also wird Blomberg, als er morgen aus Genf ankommt, auf dem Bahnsteig gleich von zwei Herren begrüßt. Vom Adjutanten Hammersteins, der ihn abfangen soll, um ihn ins Reichswehrministerium zu beordern, und von Oskar von Hindenburg, dem Sohn des Reichspräsidenten, der den Auftrag hat, ihn auf dem schnellsten Weg zu seinem Vater zu bringen. Konfrontiert mit den Befehlen sowohl seines militärischen Vorgesetzten als auch des Staatsoberhaupts, entscheidet sich Blomberg, der Anweisung Hindenburgs zu folgen. Kurz darauf, gegen 9 Uhr, vereidigt ihn der Reichspräsident als Wehrminister einer Regierung, die es noch gar nicht gibt. Damit setzt er sich über die Verfassung der Republik hinweg, denn Minister dürfen nur auf Vorschlag des Kanzlers ernannt werden. Hitler ist zwar mit Blomberg als Minister für die Reichswehr einverstanden, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht Kanzler. Doch um solche juristischen Feinheiten schert sich jetzt niemand mehr. Damit die Ernennung Blombergs plausibler erscheint und das Ranggefüge der Wehrmacht nicht zu sehr durcheinandergebracht wird, befördert ihn Hindenburg im gleichen Atemzug auch zum General der Infanterie. Nach der Zeremonie gibt ihm Oskar von Hindenburg allerdings den dringenden Rat, vorläufig nicht ins Reichswehrministerium in der Bendlerstraße zu fahren, dessen Chef er jetzt ist. Denn dort wartet Hammerstein und der wird ihn bei seinem Eintreffen voraussichtlich sofort verhaften. Klaus Mann hat sich gegen 10 Uhr wecken und dann von Hans Feist zum Anhalter Bahnhof bringen lassen. Feist ist fast 20 Jahre älter als Klaus Mann und nicht sein bevorzugter Liebhaber, aber er ist wohlhabend, oft sehr spendabel und neben seinem Hauptberuf als Übersetzer außerdem noch Arzt, was den Zugang zu Morphium ungemein erleichtert. Gestern hat sich Mann, zusammen mit Feist und dem etwas schreibfaulen Dichterfreund Wolfgang Helmert, der ihm mehr bedeutet als Feist, wieder einen Schuss gegönnt. Kein Wunder, dass er heute früh nicht ganz fit ist. Nur unter großen Anstrengungen hat er es geschafft, seinen Koffer zu packen. Aber er fühlt sich wie von böser Ahnung fortgetrieben. Er hat schlechte Laune und will auf keinen Fall länger bleiben, sondern zu Erich Ebermeyer nach Leipzig, einem befreundeten Autor, mit dem er an einer Theaterfassung von Saint-Exupérys Roman »Nachtflug« arbeitet. Mit dem Vorhaben kann er wohl keinen literarischen Lorbeer ernten, vielleicht aber seine finanzielle Lage aufbessern. Der Franzose Saint-Exupéry ist derzeit bei jungen Leuten in Deutschland ein populärer Mann. Die üblichen Abschiedsklagen von Feist, der immerzu um ihn wirbt, sind ein wenig lästig. Klaus Mann ist froh, als er sich endlich allein im Abteil auf den Sitz fallen lassen kann und der Zug abfährt. Aber dann wird ihm zu allem Unglück übel. Hitler hat gestern Nacht noch von dem Gerücht gehört, die Reichswehr könnte gegen Hindenburg putschen. Hammerstein und Schleicher sollen hinter dem Plan stecken. Sofort lässt er als Gegenmaßnahme die Berliner SA- und SS-Verbände in Alarmbereitschaft versetzen und verlangt wutentbrannt von einem ihm treu ergebenen Polizeioffizier, die Besetzung des Regierungsviertels durch mehrere Polizeibataillone vorzubereiten. Offizielle Befehlsgewalt über die Bataillone besitzt Hitler selbstverständlich nicht, doch das fällt kaum ins Gewicht, da nicht ganz klar ist, welche Bataillone Hitler in seinem Furor meint und ob sie überhaupt existieren. Noch bis 5 Uhr früh bleibt er in Goebbels Wohnung am Reichskanzlerplatz und diskutiert mit seinem Gefolge, wie er auf mögliche Versuche seiner Gegner, seine Ernennung zu verhindern, reagieren kann. Dann lässt er sich, um noch ein wenig Schlaf zu finden, zu seiner Suite im Hotel Kaiserhof bringen. Am Morgen treffen bei Papen, dem designierten Vizekanzler, nach und nach die Mitglieder der neuen Regierungskoalition aus NSDAP und der deutschnationalen DNVP ein. Papen residiert noch immer im Anbau der Reichskanzlei. Er musste zwar schon vor 2 Monaten als Kanzler zurücktreten, aber er hat die Kanzlerwohnung für seinen Nachfolger Schleicher bislang nicht geräumt. Er verachtet die Regeln der Republik und versucht um jeden Preis, sogar um den Preis der Lächerlichkeit, an seinem Machtanspruch festzuhalten. Bei den Vorbereitungen zur Vereidigung der Regierung ist in den vergangenen Tagen nicht alles glatt gelaufen. Franz Selte, Chef des Stahlhelms, der Kampforganisation der Deutschnationalen, soll das Arbeitsministerium übernehmen. Doch der Ernennungstermin wurde ihm nicht mitgeteilt. Als Hindenburgs Staatssekretär Otto Meißner bei ihm anruft, wo er bleibe, liegt er noch im Bett. Und es ist abzusehen, dass er es kaum rechtzeitig bis zur Vereidigungszeremonie schaffen kann. Also soll ersatzweise sein Stellvertreter Theodor Düsterberg seinen Platz einnehmen. Das wiederum ist heikel, denn Düsterberg wurde noch vor wenigen Monaten, als er bei der Wahl zum Reichspräsidenten kandidierte, von den Zeitungen der Nazis wegen seines jüdischen Großvaters als rassisch minderwertig bezeichnet und wochenlang mit den wüstesten Beleidigungen überschüttet. Prompt stellt Düsterberg die Frage, ob denn die Regierung unbedingt unter Zeitdruck ins Amt gebracht werden müsse, ob man nicht verschieben könne. Woraufhin Papen, der um die mühsam arrangierte Koalition und sein Amt als Vizekanzler fürchtet, die kursierenden Putschgerüchte nutzt und behauptet, es drohe eine Militärdiktatur unter Schleicher und Hammerstein. »Wenn nicht bis 11 Uhr eine Regierung gebildet ist, marschiert die Reichswehr!« Hitler lässt sich derweil mit seinen künftigen Ministern Göring und Wilhelm Frick die rund 100 Meter vom Kaiserhof zum Anbau der Reichskanzlei in einem offenen Mercedes chauffieren. Wegen der Kälte tragen sie dicke, dunkle Mäntel und haben die Hüte tief ins Gesicht gezogen. Sie sehen ein wenig aus wie Gangster auf dem Weg zur Schutzgelderpressung. Als sie bei Papen eintreffen, erweist sich Hitler wieder als reaktionsschnell improvisierender Schauspieler. Er geht sofort auf Düsterberg zu. Er greift seine Hand und erklärt ihm mit bebender Stimme und Tränen in den Augen: »Ich bedauere die Ihnen durch meine Presse zugefügten persönlichen Beleidigungen. Ich versichere Ihnen auf mein Wort, dass ich diese nicht veranlasst habe.« Von Papens Kanzlerwohnung aus ist es dann kein weiter Weg mehr. Gegen 10.45 Uhr bricht die Herrengesellschaft auf. Da vor dem Gebäude Pressefotografen in der Kälte ausharren, führt Papen sie durch einen Hinterausgang und die winterlichen Ministergärten zur Reichskanzlei. Dort hat Hindenburg vorübergehend seine Amtsräume, da das Präsidentenpalais seit Sommer renoviert wird. Die kurze Wanderung findet gewissermaßen unter den Augen der Preußischen Akademie der Künste statt, deren Sitz nur rund 100 Meter nördlich am Pariser Platz liegt. Aus den Fenstern an der Rückfront des Hauses könnten die Akademiemitglieder, wenn sie wollten, die feierlich dunkel gekleideten Politiker durch den Schnee stapfen sehen. Einen wesentlichen Punkt hat Papen während der Koalitionsverhandlungen allerdings noch nicht geklärt. Hitler besteht darauf, unmittelbar nach seinem Amtsantritt bei Hindenburg um die Auflösung des Parlaments zu bitten und Neuwahlen auszuschreiben. Das Volk solle, behauptet Hitler, das neue Kabinett demokratisch bestätigen. Er spricht es nicht aus, aber er rechnet dabei mit einem Erdrutschsieg für die NSDAP, da er vorhat, als Regierungschef seine Wahlkampfpropaganda aus der Staatskasse zu zahlen. Der Vorsitzende der Deutschnationalen, Alfred Hugenberg, will aber genau dieses Szenario vermeiden, da seine Partei bei der jüngsten Wahl unter großen Anstrengungen knapp 2,5% hinzugewonnen hat, die er gegen die übermächtige Konkurrenz eines Kanzlers Hitler mit seiner viermal größeren NSDAP wieder zu verlieren fürchtet. Erst im Büro von Hindenburgs Staatssekretär Meißner legen Hitler und Papen die Karten auf den Tisch. Hugenberg ist empört, er fühlt sich überrumpelt und weigert sich umso heftiger. Neuwahlen sind in seinen Augen unnötig, er ist nicht bereit, auf diese Bedingung einzugehen. Papen und Hitler nehmen Hugenberg beiseite in eine Fensternische und streiten heftig. Um seine Bedenken zu zerstreuen, legt Hitler wieder Pathos in seine Stimme und gibt das feierliche Ehrenwort, nach den Wahlen nichts an der Regierungskoalition oder an der Zusammensetzung des Kabinetts zu ändern, gleichgültig welche Kräfteverhältnisse dann im Parlament herrschen. Papen sieht darin ein geradezu ultimatives Argument. Sie können doch nicht an dem feierlichen Ehrenwort eines deutschen Mannes zweifeln. Aber Hugenberg bleibt stur. Eher will er die mühselig ausgehandelte Koalition in buchstäblich letzter Minute kippen. In diesem Augenblick betritt Staatssekretär Meißner den Raum mit seiner Taschenuhr in der Hand und mahnt, den Reichspräsidenten nicht warten zu lassen, es sei bereits 11.15 Uhr. Diese Worte sind es, die Hugenbergs Widerstand brechen. Der Gedanke, einer Autoritätsfigur wie Hindenburg gegenüber respektlos zu erscheinen, ist ihm unerträglich. Der Präsident ist für ihn, wie für alle Deutschnationalen, der Held des Weltkriegs, und dessen Zeitplan will er um keinen Preis im Wege stehen. Gegen die eigenen Interessen und alle Regeln politischer Vernunft stimmt er Hitlers Bedingung zu, und endlich können die Versammelten zur Vereidigung schreiten. Im letzten Moment taucht Franz Selte, der vorgesehene Arbeitsminister, doch noch auf. Also wird Düsterberg die Ernennungsurkunde mit seinem Namen aus den Händen genommen und zerrissen. Die Gruppe steigt die Treppe zum Empfangssaal hinauf. Hindenburg tritt ein und verliest jedem einzelnen Kabinettsmitglied die Eidesformeln und lässt sie nachsprechen. Zuerst Hitler. Ich werde meine Kraft für das Wohl des deutschen Volkes einsetzen, die Verfassung und die Gesetze des Reiches wahren, die mir obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und meine Geschäfte unparteiisch und gerecht gegen jedermann führen. Danach hält Hitler, was nicht vorgesehen ist, eine kurze Rede, in der er betont, nach der Zeit der Notverordnungen zur normalen parlamentarischen Demokratie zurückkehren zu wollen. Für den Nachmittag setzt er die erste Kabinettssitzung an. Gegen 12 Uhr ist alles vorbei. Das Kabinett macht, aus nationalistischer Perspektive betrachtet, einen gemäßigten Eindruck. Franz von Papen wird Vizekanzler und kommissarischer Staatschef von Preußen, für das die Reichsregierung seit dem Preußenschlag ebenfalls zuständig ist. Er ist es, der das Vertrauen Hindenburgs genießt. Ohne die Anwesenheit Papens darf Hitler keine Regierungsgeschäfte mit Hindenburg besprechen, was Intrigen verhindern soll. Zudem kann Hindenburg als Reichspräsident den neuen Kanzler jederzeit in die Wüste schicken. Schließlich führt auch Hitler nur eine Minderheitsregierung. Wichtige Ressorts wie das Außen-, Finanz- und Justizministerium gehen an parteilose Fachleute. Hugenberg erhält ein Superministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung. Selte wird Arbeitsminister. Dagegen erhalten die Nationalsozialisten nur das Innenministerium für Wilhelm Frick und für Göring einen Ministerposten ohne Geschäftsbereich sowie das preußische Innenministerium. Es wirkt so, als sei Papens Plan aufgegangen, Hitler mit bewährten rechten Kräften einzurahmen und auf diese Weise politisch zu bändigen. Einem Kritiker, der Papen vorwirft, das Land einem Diktator ausgeliefert zu haben, antwortet er: »Was wollen Sie denn? In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.« Im Kaiserhof warten, zwischen Vorfreude und letzten Zweifeln schwankend, die übrigen Potentaten der NSDAP. Sie haben einiges Fußvolk auf den Straßen zwischen Hotel und Reichskanzlei versammelt. Für sich und seine Leute hat Hitler eine ganze Etage des Hotels gemietet, zu einem Preis, den sich die Partei längst nicht mehr leisten kann. Die zahlreichen Wahlkämpfe der jüngsten Zeit haben die Kassen dramatisch geleert und gefährliche Schulden aufgehäuft. Sollte die Regierungsübernahme scheitern, droht die Insolvenz. Aber der Kaiserhof ist nicht nur das eleganteste Hotel der Stadt, sondern er hat, mitten im Regierungsviertel gelegen, einen fast schon offiziösen Anstrich. Hitler wohnt, wenn er in Berlin ist, bereits seit Jahren hier, nicht zuletzt, weil die Besitzer stramme Rechte sind, die auf dem Gebäude die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaiserreichs hissen lassen, statt der schwarz-rot-goldenen der Republik. Hätte Hitler jetzt wegen der angespannten Finanzlage eine andere, billigere Unterkunft gewählt, hätte es wie das Eingeständnis einer Schwäche seiner Partei gewirkt. Ernst Röhm, der Stabschef der SA, beobachtet den Eingang der Reichskanzlei von einem Fenster des Hotels aus mit einem Feldstecher. Zuerst tritt Göring aus dem Gebäude und ruft den Umstehenden die Neuigkeiten zu. Dann besteigen er, Frick und Hitler den Mercedes und lassen sich im Schritttempo zum Kaiserhof fahren, mitten durch eine dicht an den Wagen herandrängende Menschenmenge, die den frisch ernannten Kanzler mit der stramm erhobenen Rechten und ekstatischem Geschrei feiert. Das Auto braucht mehrere Minuten für die kurze Strecke. Sobald Hitler aussteigt, umringt ihn sein Gefolge und begleitet ihn ins Hotel. Goebbels, Hess, Röhm schütteln ihm ergriffen die Hand. Viele haben Tränen in den Augen. Das große Ziel ist endlich erreicht. Ihr Führer ist Kanzler. Durch die Fenster des Kaiserhofs dringt der Lärm der jubelnden Menge von der Straße. Doch die Männer, die Hitler umringen, sind vor Ergriffenheit stumm. In der Filiale des Café Kranzler am Kurfürstendamm hat sich Georg Kaiser mit seinem Lektor und Verleger Fritz Lanzhoff zum Mittagessen verabredet. Kaiser ist mit Mitte 50 bereits ein lebender Klassiker des Expressionismus. Er schreibt in manischem Tempo Theaterstücke, die keine Figuren auf die Bühne bringen, sondern Thesen, die notdürftig als Figuren getarnt werden. Seine Stücke haben die Anmutung von literarischen Laborversuchen. Es sind Denkspiele, keine Schauspiele. Doch das Publikum mag sie. Kaiser hat erstaunlichen Erfolg damit. Wer ins Theater geht, um eines seiner Dramen zu sehen, weiß, was ihn erwartet. Gedrängte Szenen folgen, eine knappe, inbrünstig predigende Sprache und Bilder der Einsamkeit in einer modernen, von der Technik beherrschten Welt. Kaisers Geschäfte laufen gut. In einigen Tagen soll sein Wintermärchen Silbersee, zu dem Kurt Weill die Musik geschrieben hat, in gleich drei Stadttheatern parallel uraufgeführt werden, in Leipzig, Magdeburg und Erfurt. Lanzhoff dagegen wird von ernsten Finanzproblemen geplagt. Mit seinem Partner Gustav Kiepenheuer, dem Namensgeber ihres Verlags, muss er sich auf eine brisante Gläubigerversammlung vorbereiten. Schulden bei Druckern, Buchbindern, Papierlieferanten haben sich angehäuft. Die Stimmung ist schlecht, eine Insolvenz wohl nicht mehr abzuwenden. Obwohl Kaiser ein phänomenales Talent besitzt, alle unangenehmen Tatsachen des Lebens auszublenden, um ganz in seine literarischen Modellwelten abzutauchen, macht er sich Sorgen um den Verlag und um den jungen Lanzhoff. Am liebsten würde er ihn davon abhalten, sich der Gläubigerversammlung zu stellen. Sie erinnert ihn viel zu sehr an den Prozess, den man ihm 1921 machte. Damals hatte Kaiser, um ungestört an seinen Stücken arbeiten zu können, ein kostbar möbliertes Haus gemietet, die Einrichtung nach und nach verkauft und vom Erlös gelebt. Dass man es wagte, ihn, einen Dichter, wegen solch einer profanen Verfehlung anzuklagen, hielt er für ein nationales Unglück. Er verlangte, die Flaggen landesweit auf Halbmast zu setzen und die früh verstorbenen Kollegen Heinrich von Kleist und Georg Büchner als seine Verteidiger zu betrachten. Der Richter zeigte erstaunliche Geduld mit ihm und verurteilte Kaiser zu einem Jahr Haft wegen Unterschlagung. Doch als Lanzhoff jetzt im Café Kranzler eintrifft, wird die Finanzmisere seines Verlags für ihn mit einem Schlag nebensächlich. Ein Zeitungsjunge wedelt mit der BZ am Mittag, deren Titelseite in den üblichen Riesenlettern verkündet: Adolf Hitler, Reichskanzler. Lanzhoff ist wie vor den Kopf geschlagen. Entsetzt kauft er eine der Zeitungen. Der Kiepenheuer Verlag hat nie einen Zweifel an seiner hitlerfeindlichen Haltung gelassen. Wenn die Nazis jetzt an die Macht kommen, welche Überlebenschancen kann ihr angeschlagenes Unternehmen dann noch haben? Lanzhoff hat viel Geld aus seinen Rücklagen in den Verlag investiert. Wird er schon bald, mit Anfang 30, nicht nur arbeitslos sein, sondern auch ruiniert? Erregt hält er Kaiser die Zeitung hin, als er im Kranzler zu ihm an den Tisch eilt. Doch Kaiser hat nicht die geringste Lust, sich mit den politischen Querelen des Tages zu beschäftigen. Zu oft und zu schnell haben in den letzten Monaten die Kanzler gewechselt. Kaiser kann das nicht mehr ernst nehmen. Das Schmierentheater der Politik gehört zu den lästigen Dingen der Realität, die er ausblendet. »Ein Kegelverein verändert seinen Vorstand«, sagt er schulterzuckend zu Lanzhoff, nimmt ihm das Blatt aus der Hand und wirft es auf einen der leeren Stühle an ihrem Tisch. Über so etwas will er jetzt nicht diskutieren. Hermann Kesten dagegen, der zweite Lektor des Kiepenheuer Verlags, zweifelt keinen Augenblick, dass sich mit der Schlagzeile der BZ am Mittag ihr Leben endgültig verändert hat. Er ist mit Lanzhoff verabredet, er hat versprochen, ihn nach dem Essen mit Kaiser abzuholen. Er betritt das Kranzler in dem Moment, als sich die beiden vom Kellner den Kaffee bringen lassen. Kurz setzt er sich noch zu ihnen an den Tisch, bestellt ebenfalls eine Tasse, aber die Ruhe, sie zu trinken, hat er nicht mehr. Er springt auf und läuft nach Haus. Seine ganze Familie, die Mutter, die Schwester Gina und seine Frau Toni liegen mit Grippe im Bett. Er selbst ist gerade erst wieder gesund geworden. Nur 15 Jahre, nachdem die spanische Grippe zwischen 1918 und 1920 weltweit Millionen Menschen das Leben kostete, wird die Krankheit von niemandem auf die leichte Schulter genommen. Die Zeitungen berichten täglich über die Zahl der Neuinfektionen. Allein in Berlin sind es heute 373. In einer Stadt wie Frankfurt am Main gibt es bereits über 2000 Erkrankte. Doch die Schulen sollen nur im äußersten Notfall ganz geschlossen werden, da viele Schüler in so beengten Wohnverhältnissen leben, dass sie ihre Tage sonst trotz der Kälte auf den Straßen verbringen müssten. Kesten weiß, dass er Deutschland also vorerst nicht verlassen kann. Dennoch holt er zu Hause seinen Pass und den seiner Frau und läuft zum französischen Konsulat, um Visa für sie beide zu beantragen. Danach hebt er bei seiner Bank so viel Reisegeld ab, wie er laut Devisengesetz mit ins Ausland nehmen darf. Als er seine Wohnung wieder betritt, läuft er dem Arzt in die Arme, der die Familie behandelt und der ihn eindringlich warnt, seine Frau wird frühestens in 8 Tagen reisefähig sein. Die Flucht muss noch aufgeschoben werden. Gegen Mittag erhält Erich Ebermeier in Leipzig das Telegramm von Klaus Mann. Eintreffe heute 14.14 Uhr. Gruß, Klaus. Gegen 14 Uhr fährt Ebermeier zum Bahnhof. Es ist ein grauer, trüber Wintertag. Als Ebermeier die riesige Vorhalle betritt, hallen ihm schon die Stimmen der Zeitungshändler entgegen. Adolf Hitler, Reichskanzler! Er kauft eine BZ am Mittag und ist noch immer blass, als er seinen Besucher auf dem Bahnsteig in Empfang nimmt. Klaus Mann lächelt erst, schrickt aber zusammen, sobald er die Schlagzeile der Zeitung entziffert hat, die ihm Ebermeier entgegenstreckt. Das hätte er nie für möglich gehalten. Er starrt auf das Blatt, ohne weiterzulesen. Das ist furchtbar. Er läuft erst langsam, dann immer schneller, aber selbst ihm ist unklar, wohin eigentlich. Schon der nächste Gedanke gilt seinem Vater. Es wird auch für den Zauberer furchtbar. Ebermeier und er gehen in ein Restaurant, essen, versuchen sich zu beruhigen und wollen, schon weil ihnen nichts Besseres einfällt, danach bei Ebermeier an ihrem Nachtflugprojekt arbeiten. Für heute haben sie sich vorgenommen, den dritten Akt in groben Zügen zu konzipieren. Doch sie sind nicht bei der Sache, sie kommen nicht voran. Die Arbeit hat mit einem Mal etwas Fadenscheiniges bekommen. Es ist klar, dass sich in der neuen politischen Situation kein Theater des Landes für die Dramatisierung eines französischen Romans durch den homosexuellen Nazi-Gegner Klaus Mann und seinen ebenfalls schwulen Freund Ebermeier interessieren wird. Warum noch Zeit daran verschwenden? »Du musst eben meinen Namen weglassen«, schlägt Mann vor. »Quatsch! Wir legen das Stück ein Jahr auf Eis«, beruhigt ihn Ebermeier. Früh machen sie Schluss und gehen ins Theater. Sie sehen »Lob des Landes«, eine Komödie des Österreichers Richard Billinger, der neuerdings so viel Erfolg hat und im vergangenen Jahr zusammen mit Else Lasker-Schüler den Kleist-Preis erhielt. Klaus Mann ist neugierig, aber stellt schnell fest, dass er das Stück nicht mag. Für einen Großstadtmenschen wie ihn steckt viel zu viel Naturmystik drin. Noch dazu treffen die Schauspieler nicht den österreichischen Dialekt. Gegen Mitternacht bringt ihn Ebermeier zum Bahnhof. Vor dem Schlafwagen verabschieden sie sich und vereinbaren, dass Ebermeier Klaus Mann in 2 Wochen in München besuchen wird, damit sie mit dem Nachtflug weiterkommen. Es ist einer der Besuche, die verabredet werden, ohne dass die Beteiligten noch ernsthaft glauben, die Verabredung einhalten zu können. Klaus Mann lässt sich auf seinen Sitz im Abteil fallen, winkt seinem Freund auf dem Bahnsteig zu. Dann verschwindet der Zug in die Nacht. Sie sehen sich nie wieder. Am Nachmittag lässt sich Hitler hinter dem Kanzlerschreibtisch stehend fotografieren. Das offizielle Bild zum Amtsantritt. Auf dem Foto schaut er seitlich über die Kamera weg ins Leere. Beide Hände stecken in den Taschen seines doppelreihigen Jacketts. Eine seltsam trotzige Geste. Sie soll Entschlossenheit zeigen, natürlich. Aber sie wirkt eher so, als habe er in seinen Händen etwas zu verbergen. Viel Spielraum hat er sich nicht gelassen. Vor ihm der fast leere Kanzlerschreibtisch, links der samtbezogene Kanzlersessel, hinter ihm ein halbhoher Aktenschrank, rechts ein Beistelltisch. Um dem Bild trotz der steifen, repräsentativen Szenerie etwas Helles, Freundliches zu geben, hat der Fotograf auf dem Aktenschrank in Hitlers Rücken einen Korb mit Maiglöckchen platziert. Später, während der ersten Kabinettssitzung, bricht der Streit zwischen Hitler und Hugenberg über die Neuwahlen wieder auf. Aber Hugenbergs Widerstand hat nun keine Wirkung mehr. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Entscheidung in die Hände Hindenburgs zu legen, der als Reichspräsident die Auflösung des Parlaments verfügen oder verweigern kann. Am Abend beginnen sich Menschen auf dem Pariser Platz und entlang der Wilhelmstraße zu versammeln. Die neue Regierung hat einen großen Fackelzug angekündigt. Fliegende Händler tauchen auf, die heiße Würstchen und wärmende Getränke verkaufen. Ab 8:30 ziehen SA- und SS-Einheiten und auch Verbände des deutschnationalen Stahlhelms von Westen her in langen Kolonnen durch den Tiergarten auf das Brandenburger Tor zu. Es sollen zusammen etwa 25.000 Mann sein. Auf der Charlottenburger Chaussee, die schnurgerade durch den nächtlichen Park führt, wirken die erhobenen Fackeln der Uniformierten rechts und links des Zuges wie 2 schmale glühende Bänder. Trommeln dröhnen, der Geruch von Petroleum liegt in der Luft. Zwischen den Kolonnen marschieren Fahnenträger und Musikkapellen, die das Deutschland- oder das Preußenlied spielen. Aber sobald sie das Brandenburger Tor passiert haben und den Pariser Platz betreten, an dem auch die französische Botschaft liegt, brechen einige der Kapellen ab, lassen einen Trommelwirbel folgen und stimmen die Melodie eines alten Soldatenliedes an, dessen zentrale Zeile lautet: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen. Ebenfalls am Pariser Platz, gleich neben dem Brandenburger Tor, steht die Villa von Max Liebermann. Er ist jetzt 85 Jahre alt, so wie Hindenburg, den er vor ein paar Jahren als Reichspräsidenten porträtierte. Damals wurde das fast zur Staatsaffäre. Warum, kritisierten einige der rechtsnationalen Zeitungen, erhält ausgerechnet der Jude Liebermann den Auftrag, das deutsche Staatsoberhaupt zu malen? Liebermann nahm das damals noch gelassen hin. Schließlich war er nicht nur einer der angesehensten Maler Deutschlands, ein Impressionist von internationalem Rang, sondern auch bestens vernetzt in der intellektuellen, kunstinteressierten Gesellschaft des Landes, sehr wohlhabend und nicht zuletzt Präsident der Preußischen Akademie der Künste. Er wollte sich nicht durch einige rechte Kläffer, die seinen Ruhm ohnehin nicht schmälern konnten, aus der Ruhe bringen lassen. Er ist kein religiöser Jude. Seit dem Tod seiner Eltern hat er keine Synagoge mehr besucht. Er fühlt sich ganz selbstverständlich als Deutscher und Berliner. Er ist überzeugt vom Erfolg der jüdischen Assimilation. Doch die Haltung gegenüber den Juden hat sich rapide geändert. Liebermann ist ein Konservativer, ein durch und durch bürgerlicher Mann, der fest daran glaubt, sich auf die alte preußische Toleranz und die Liberalität der Republik verlassen zu können. Aber in den letzten Jahren musste er registrieren, wie ein immer aggressiverer Antisemitismus selbst in den angeblich besseren, kultivierten Gesellschaftskreisen um sich griff. Im vergangenen Sommer hat er nach 12 Jahren sein Amt als Präsident der Akademie abgegeben. Als Dank für seine Arbeit hat ihn der Akademische Senat zum Ehrenpräsidenten ernannt. Doch als Nachfolger wurde Max von Schillings gewählt, der Komponist, der nicht mehr komponiert und der seine Feindschaft gegen den Staat und die Juden offen bekennt, wenn er die Weimarer Republik abfällig Semitanien nennt. Mit Hitlers Sieg, das wird Liebermann klar, während er mit seiner Frau die vorbeiziehenden Uniformierten beobachtet, ist sein Traum der Assimilation ausgeträumt. »Ich kann«, sagt er, »gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.« Am Pariser Platz schwenken die Marschkolonnen nach rechts ab in die Wilhelmstraße. Die Fackeln werfen unruhiges Licht auf die Gebäude und die Menschen am Straßenrand. Hinter einem erleuchteten Fenster der alten Reichskanzlei nimmt Hindenburg die Parade ab, gestützt auf seinen Stock, den er gelegentlich im Rhythmus der Marschmusik gegen den Boden stößt. Ein Gebäude weiter steht Hitler in einem geöffneten Fenster seines neuen Amtssitzes. Er wird quer über die Straße angestrahlt von Scheinwerfern und grüßt, umgeben von Rudolf Hess und seinen Ministern Göring und Frick, immer wieder mit erhobenem rechtem Arm herab in die Menge. Einmal lösen sich Männer aus ihrer Kolonne, bilden eine lebendige Leiter und reichen Hitler eine Rose ins Fenster. Später muss er wegen der Kälte eine braune SA-Jacke überstreifen. Aber er ist begeistert vom stundenlangen Vorbeimarsch und begeistert von Goebbels, der das alles organisiert hat. »Wo hat er nur in der kurzen Zeit die vielen Fackeln aufgetrieben?« Goebbels kümmert sich um alles. Er hat eine Radioübertragung vom Fackelzug durchgesetzt. Alle Sender des Reichsrundfunks werden zugeschaltet. Manche davon gegen den Willen der Verantwortlichen, nur der Bayerische Rundfunk weigert sich erfolgreich. Göring und er halten überschwängliche Reden, die ebenfalls gesendet werden müssen. Erst gegen Mitternacht verabschiedet er die letzten Unentwegten, die noch auf den Straßen dem Frost trotzen, mit Heilrufen auf Hitler und Hindenburg. Eine gewaltige Propaganda-Inszenierung. Doch sie ist in Goebbels Augen noch nicht groß und gelungen genug. Vor allem die wenigen Filmaufnahmen, die gemacht werden, kontrastarm und oft verwackelt, enttäuschen ihn. Sie entwickeln für die Wochenschauen der Kinos optisch zu wenig Wucht. Er will dem Publikum einen wahren Triumphzug präsentieren, der so aussieht, als könnte er alles niederwalzen, was sich ihm in den Weg stellt. Also entschließt er sich im Sommer, den Fackelzug für die Kameras noch einmal und noch eindrucksvoller in Szene zu setzen. Mehr Männer, mehr Fackeln, kompaktere Kolonnen, bessere Kameraposition. Die Männer marschieren jetzt in überbreiten Reihen, und nicht nur die am Rand, sondern fast alle tragen Fackeln, sodass sich der Zug wie ein flammender Strom durch das Brandenburger Tor ergießt. Wer die Bilder genau anschaut, erkennt, dass sich bei diesem nachträglichen Dreh an den Straßenrändern keine großen Menschenmassen drängen. Aber das kümmert Goebbels wenig. Bei geschicktem Schnitt fällt das nicht weiter auf. Karl von Ossietzky, Chefredakteur der Weltbühne, ist unermüdlich wie immer. Während der Arbeit in der Redaktion kam die Nachricht, dass Hitler als Reichskanzler vereidigt wurde. Am späten Nachmittag bricht er auf zur Sitzung des Schutzverbands deutscher Schriftsteller in einem Lokal am Halleschen Tor. Der Schutzverband ist so etwas wie die Gewerkschaft der Autoren. Erich Mühsam, feurig wie immer, redet sich in Rage und fordert konsequenten Widerstand gegen die Nazis. Die meisten anderen Autoren belächeln Mühsams Empörung. Mit dem Hitlerspuk werde es schnell wieder vorbei sein. Dann steht Ossietzky auf, es wird still im Lokal, mit leiser Stimme sagt er, »Das alles wird viel länger dauern, als Sie meinen. Vielleicht Jahre. Dagegen sind wir machtlos. Aber jeder von uns kann sich vornehmen, denen, die nun die Macht haben, niemals auch nur den kleinen Finger zu reichen.« Nach dem Treffen macht sich Ossietzky mit der U-Bahn auf den Weg zur Versammlung der Liga für Menschenrechte am Montbijou-Platz. Als der Zug in den U-Bahnhof Kaiserhof einfährt, steigt er aus. Er will sich den Nazi-Rummel selbst ansehen. Er steigt die Treppe hinauf, sieht die unabsehbaren Reihen der SA-Leute vorübermarschieren, das flackernde Licht der Fackeln auf ihren Gesichtern. Ossietzky betrachtet das Schauspiel einen Moment lang, presst die Lippen aufeinander, dann wendet er sich ab und läuft die Treppe wieder hinunter. Er nimmt den nächsten Zug, um noch rechtzeitig zur Sitzung zu kommen. Die Liga will für den kommenden Freitag eine Kundgebung im Beethovensaal vorbereiten, auf der Ossietzky eine Rede halten soll. Harry Graf Kessler geht am Abend ins Hotel Kaiserhof. Allerdings nicht, um den neuen Kanzler zu feiern, sondern zu einem schon lang geplanten Abendessen mit anschließendem Vortrag. Es spricht Richard Nikolaus Graf Kodenhove Kalyagi, ein österreichischer Schriftsteller mit japanischer Mutter, der, wo immer er auftritt, für ein wirtschaftlich und politisch vereintes, föderales Europa wirbt. Kessler kennt diese paneuropäischen Vorschläge, findet sie sympathisch, aber letztlich nicht überzeugend. Kodenhove Kalyagi kann zwar die Vorteile eines geeinten Europas mit beeindruckendem Wortreichtum ausmalen, geht aber mit allzu leichter Hand über die unendlich vielen Konflikte und politischen Gegensätze hinweg, die den Kontinent spalten. Von dieser Zerstrittenheit kann Kessler ein Lied singen. Nach Ende des Weltkriegs hat auch er ein paar Jahre seines Lebens der Politik gewidmet. Er warb für seine Idee eines anderen Völkerbundes, in dem nicht die Staaten vertreten sein sollten, sondern überstaatliche Institutionen, also Handelsverbände, Religionsgemeinschaften, Arbeiterorganisationen oder Akademien. Es sollte darum gehen, die Egoismen der Nationen zu bekämpfen und vor allem den grenzüberschreitenden Kräften mehr Macht in die Hand zu geben. Doch die Widerstände gegen den Plan waren zu groß, er blieb eine Utopie und Kessler gab ihn schließlich verloren. Beharrlichkeit gehört nicht zu seinen größten Tugenden. Kessler hat sie nicht nötig. Seine Familie ist steinreich, seine Mutter war Britin, sein Vater Deutscher. Aufgewachsen ist er in Frankreich, dann in Ascot und Hamburg zur Schule gegangen. Eine Herkunft, die für ihn Fluch und Segen zugleich ist. Weder seine juristische Ausbildung noch seine diplomatischen oder politischen Ambitionen hat er konsequent verfolgt, sondern den größten Teil seiner Zeit als Kunstsammler, Mäzen und Weltreisender verbracht. Es gibt nur wenige bedeutende europäische Künstler oder Schriftsteller, die er nicht persönlich kennt. Sein Notizbuch soll, heißt es, 10.000 Namen und Adressen verzeichnen. Viele, die ihn nicht so gut kennen, sehen in ihm das perfekte Beispiel eines Dandys, ungebunden, hochintelligent und begabt mit einem mustergültigen Stilgefühl. Aber er leidet auch an seiner Ungebundenheit. Er vermisst eine Basis oder einen Sinn, der seinem Leben eine Richtung gibt, und da er seine Homosexualität ängstlich verbirgt, hat er auch nie einen dauerhaften Lebenspartner gefunden. Die spielerische Unbeschwertheit, die zum Idealbild des Dandys gehört, fehlt ihm. Als Kessler den Kaiserhof nach Kodenhove Kalyagis Vortrag verlässt, hat er das Gefühl, in eine Art militärischen Karneval geraten zu sein. Schon auf den Gängen des Hotels begegnet er patrouillierenden SA- und SS-Leuten. In der Halle und vor dem Haupteingang stehen uniformierte SS-Männer Spalier. Als er auf die Straße tritt, sieht er die SA-Kolonnen, die vom Wilhelmplatz aus am Hotel vorüberziehen. Auf dem Balkon über dem Eingang des Kaiserhofs steht Röhm zusammen mit dem Berliner SA-Chef Graf Helldorf und einigen anderen aus der zweiten Reihe der NSDAP. Sie können der Versuchung nicht widerstehen, es ihrem großen Führer nachzutun und ebenfalls die Parade abzunehmen. Wie er stehen sie Stunde um Stunde, betrachten die Vorbeimarschierenden und lassen immer wieder den rechten Arm zum Gruß der Menge vorschnellen. Die Bürgersteige und der Wilhelmplatz sind von Gaffern überfüllt. Kessler und seine Freunde wollen noch im Fürstenbergbräu am Potsdamer Platz ein Bier trinken, aber sie kommen durch die Menschenmenge nur mühsam voran. Selbst am Potsdamer Platz lassen die Truppführer ihre Leute noch in militärischer Formation marschieren. Doch keiner weiß, wohin eigentlich. Also bleibt es bei einem ständigen Auf und Ab. Kessler will sich das nicht ansehen und verschwindet mit seinen Begleitern im Fürstenbergbräu. Auch hier reine Karnevalsstimmung. Aber hier passt sie hin. Kurz nach 10 treffen sich Erich Kästner und Hermann Kesten in der Weinstube Schwannecke, unweit vom Tauentzien. Hier, im Westen der Stadt, ist es ruhig, auf den Straßen allenfalls verstreute Heimkehrer vom Fackelzug. Die Weinstube heißt eigentlich Stefanie, wird aber von den meisten Gästen nach dem Besitzer, dem Schauspieler Viktor Schwannecke, genannt. Es ist kein großes Lokal, nur 20 Tische, zum Teil in Fensternischen. Schwannecke ist unter Theaterleuten und Autoren bestens bekannt, also wurde seine Weinstube schnell zu einem der wichtigsten Künstlertreffpunkte der Stadt. Dramatiker wie Brecht, Zuckmeier oder Ödön von Horváth, Kritiker wie Alfred Kerr, Verleger wie Ernst Rowohlt, Schauspieler wie Fritz Kortner, Werner Kraus oder Elisabeth Bergner und Käthe Dorsch sitzen hier beisammen, nicht alle am selben Tisch, dazu sind die ideologischen oder persönlichen Empfindlichkeiten doch zu groß, aber immerhin im selben Raum. »Wir müssen Deutschland verlassen«, setzt Kesten seinem Freund Kästner zu. »Hier können wir nicht mehr schreiben, nichts mehr drucken lassen. Hitler macht Diktatur, lässt Köpfe rollen, macht Krieg.« »Nein«, sagt Kästner, »Sie müssen abreisen. Ich muss bleiben.« Kesten ist Jude, er nicht. Er will, erklärt er, den Roman des Dritten Reichs schreiben. Einer muss Zeuge sein und die Geschichten dieser kommenden Zeit erzählen. Das hat er sich vorgenommen. Der Sturm 33, der Charlottenburger SA, hat den denkbar schlechtesten Ruf. In ganz Berlin ist er inzwischen ein Begriff. Wo er auftritt, wird es blutig. Die Chefs des Trupps sind Fritz Hahn und Hans Majkowski, beide erst Mitte 20, aber schon seit Jahren Fachleute des Straßenterrors. Zu den bevorzugten Beschäftigungen des Sturm 33 gehört es, zusammen mit anderen SA-Abteilungen am Sonntag zum Kurfürstendamm zu fahren, um dort Passanten zu belästigen. Ein uniformierter Teil der SA-Leute geht dann in der Mitte der Straße, brüllt Parolen und schwenkt NS-Fahnen. Rechts und links davon werden sie auf den Bürgersteigen begleitet von besonders kräftigen Kameraden in Zivilkleidung, die jeden anrempeln oder verprügeln, den sie für einen Juden halten oder der nicht die erwünschte Begeisterung für den Aufmarsch und die Fahnen zeigt. Mit Schlägereien allein geben sich Hahn und Majkowski allerdings nicht zufrieden. Beide haben bei Straßenkämpfen bereits Kommunisten erschossen. Seither wird ihre Truppe der Mördersturm genannt. Nach ihren Morden sind Hahn und Majkowski jeweils für ein paar Monate im Ausland untergetaucht, später aber weitgehend unbehelligt nach Berlin zurückgekehrt. Die Anschläge der SA werden von der Polizei nicht sehr hartnäckig verfolgt. Als Majkowski im vergangenen Jahr bei Verhören eingestehen musste, einen Kommunisten umgebracht zu haben, wurde er zwar verhaftet, kam aber wenige Wochen später wieder frei durch die von Hindenburg verfügte Weihnachtsamnestie. Als wäre ein Totschlag ein Kavaliersdelikt. Selbstverständlich ist der Sturm 33 auch beim Fackelzug zu Hitlers Ehren mit dabei. Das hätten sich die Männer um keinen Preis nehmen lassen. Doch nach dem Vorbeimarsch an Hindenburg und den verschiedenen Nazi-Größen haben Majkowski und seine Leute keine Lust, schon nach Hause zu gehen. Sie sind jetzt erst recht scharf auf Krawall und ziehen in den Roten Kiez, ein Viertel Charlottenburgs, das als Hochburg der Kommunisten gilt. Hier brüllen sie Parolen, pöbeln Passanten an, schlagen Fenster ein und treffen schließlich auf Männer der Häuserschutzstaffeln, die zur Selbstverteidigung gegen solche Übergriffe der SA gebildet wurden. Majkowski und auch Hahn, der wegen seiner auffälligen Haarfarbe der Rote Hahn genannt wird, sind hier keine anonymen Unbekannten. Man kennt sie, man hasst sie, man schreit ihnen Beleidigungen entgegen, die Situation ist explosiv. Dann, in der Wallstraße, fallen Schüsse. Majkowski bricht zusammen. Und neben ihm ein Polizist, Oberwachtmeister Josef Zauritz. Er hat den Sturm 33 beobachtet und wollte eben Verstärkung anfordern, weil er ahnte, dass die Lage eskaliert. Beide Männer liegen vor dem Haus Wallstraße 24. Krankenwagen werden geholt, doch die Hilfe kommt zu spät. Die zwei sterben wenig später im Krankenhaus. Nun endlich rücken mehrere Polizeieinheiten an und durchsuchen die anliegenden Häuser. Die Beamten finden drei Anwohner mit Schussverletzungen und verhaften insgesamt 15 Männer, die sie als Tatverdächtige bezeichnen. Im Haus Wallstraße 24, also unmittelbar am Tatort, lebt der Feinmechaniker Rudi Karius. Er ist noch jung, 26 Jahre alt, ein Funktionär der KPD, und er wird von den Ermittlern ebenfalls als Verdächtiger registriert. Doch festnehmen konnten sie ihn nicht. Er ist nach der Schießerei sofort untergetaucht und bleibt unauffindbar. Der Polizei sitzen die neuen Machthaber im Nacken. Sie wollen Resultate sehen, aber Karius ist wie vom Erdboden verschwunden. Er hat eine Freundin, eine rotblonde, üppige Schönheit, die als Animierdame im Nachtclub Bayadere oder in der Bar Kakadu beim Kurfürstendamm arbeitet. Sie heißt eigentlich Emmy Westphal, nennt sich aber Nelly Kröger und gehört mit 35 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten in ihrem Beruf. Sie trinkt gerne und viel, aber noch hat der Alkohol sie nicht aufgeschwemmt. Sie ist nach wie vor sehr attraktiv. Im Juni 1929 hat Nelly im Bayadere einen gesetzten Herrn von knapp 60 Jahren kennengelernt. Mit graumeliertem Schnurr und schmalem Kinnbart sieht er aus wie ein spanischer Grande. Es ist der Schriftsteller Heinrich Mann, der sich gerade von Trude Hesterberg trennt oder sie sich von ihm. Er ist ein bisschen einsam und verbringt, wie sein Romanheld Professor Unrat, seine Abende gern in Nachtclubs. Nelly, Tochter eines Fischers und eines Dienstmädchens, stammt aus einer ganz und gar anderen Welt als der Patriziersohn Heinrich Mann. Über Kunst oder Literatur hat sie nicht viel zu sagen. Aber ihn stört das nicht. Er mag es, wenn sie ganz ungezwungen plaudert. Manche würden sagen, plappert. Und beide kommen aus der Lübecker Gegend, was erste Brücken zwischen ihnen baut. Zudem hat Mann Geschichten zu erzählen, die für Nelly klingen wie aus den Gesellschaftsseiten der Illustrierten. Nicht nur von der frechen Trude Hesterberg, sondern auch von den Filmstudios der UFA in Neubabelsberg, wo die Dreharbeiten zum Blauen Engel vorbereitet werden. Im Herbst 1929 erhält Heinrichs Bruder Thomas dann auch noch den Literaturnobelpreis und die Zeitungen sind voll mit Fotos von ihm und seiner Familie. Kein Wunder, wenn Nelly sich fühlt, als hätte sie das Große losgezogen. Sie, eine Bardame, und Heinrich Mann, einer der berühmtesten Schriftsteller des Landes. Im Frühjahr lädt er sie für einige Wochen nach Nizza ein. Sie wohnen im Hotel de Nice, einem alten Grand Hotel mitten in der Stadt. Aber Nelly hat deshalb nicht mit dem jungen Karius Schluss gemacht. Heinrich und Rudi wissen voneinander und sie kommen überraschend gut miteinander aus. Ab und zu treffen sie sich in Nellys kleiner Wohnung in der Kantstraße und reden über Politik. Eine Gelegenheit, die Mann gerne nutzt, um ein Gespür zu bekommen für das Milieu proletarischer Parteikommunisten, zu dem er sonst keinen Zugang hat. Heinrich Mann ist großzügig, auch wenn er sich denken kann, dass einiges von dem Geld, das er Nelly gibt, bei Rudi Karius landet. So halten sich zumindest dessen Geldsorgen in Grenzen, als er jetzt, nach dem Tod von Hans Majkowski, für lange Zeit aus dem Blickfeld der Polizei verschwinden muss. Nach dem Ende des Fackelzugs spricht Goebbels mit Hitler noch den Terminplan für die vorgesehenen Neuwahlen ab. Sie sollen, wenn Hindenburg mitzieht, für den 5. März angesetzt werden. Dann fährt Goebbels nach Potsdam zu Prinz August Wilhelm von Preußen, um mit ihm die Machtübernahme zu feiern. Erst gegen 3 Uhr früh kommt er nach Hause. Dort wartet Fritz Hahn vom Mördersturm auf ihn und erstattet Bericht. Majkowski ist tot. Auch ein Polizist namens Josef Zauritz wurde erschossen. Goebbels ist zu erschöpft, um lange zu reden. Er verabschiedet Hahn. Gut, dass er sich auf ihn verlassen kann. Dann fällt er ins Bett. Äxte an der Tür. Dienstag, 31. Januar. Thomas Mann ist nervös. Allerdings nicht so sehr wegen der politischen Entscheidung des gestrigen Tages, sondern eher aus literarischen Gründen. Sein Sohn Klaus, gerade aus Berlin und Leipzig zurückgekehrt, will über Hitler reden, doch zurzeit hat er anderes im Kopf. In den vergangenen Wochen musste er das Manuskript seines Josefs-Romans wieder einmal zur Seite legen, um eine Rede zu Richard Wagners 50. Todestag auszuarbeiten, die er am 10. Februar in der Münchner Universität halten soll. Er hat schon viel über Wagners Musiktheater geschrieben. Es ist eine der großen Kunsterfahrungen seines Lebens. Anfangs dachte er, schnell mit der Arbeit voranzukommen, doch dann wuchs sich der Vortrag mehr und mehr zu einem Essay, ja einem kleinen Buch aus. Seine Gedanken und Einfälle drängten mit solcher Macht aufs Papier, dass er Mühe hatte, sie in eine tragfähige Komposition zu bringen. Aber das war es nicht allein. Nachdem er zugesagt hatte, in München über Wagner zu sprechen, bat ihn die niederländische Wagner-Vereinigung, seinen Vortrag im Konzertgebäude in Amsterdam zu wiederholen. Dann folgten zwei weitere Einladungen, die Rede in französischer Sprache zu halten, vom belgischen Pen Club nach Brüssel und ins Théâtre des Ambassadeurs nach Paris, wo er sie sogar noch ein zweites Mal, dann aber auf Deutsch vortragen soll. Eine kleine, ehrenvolle Europatournee. Allerdings bringt sie für Thomas Mann zusätzliche Sorgen mit sich. Er musste, noch während er am Manuskript arbeitete, den französischen Freund und Germanisten Félix Berthaud um eine Übersetzung bitten. Erst vor ein paar Tagen hat er den Essay abgeschlossen. Jetzt muss er ihn rasch auf eine annehmbare Vortragslänge kürzen, sich also unentwegt ins eigene Fleisch schneiden und, sobald die Übersetzung eintrifft, die französische Textfassung einüben, bis er sie mit der nötigen Geläufigkeit präsentieren kann. Für Politisches bleibt da wenig Zeit. Außerdem hat er schon im vergangenen Jahr in verschiedenen Artikeln und Reden nicht den geringsten Zweifel daran gelassen, was er vom Nationalsozialismus hält, diesem Volksbetrug, der sich umzulügen versucht in einer Revolution. Er kann sich ja nicht immerzu wiederholen. Dennoch hat er sich vorgenommen, für den ehemaligen preußischen Kultusminister Adolf Grimme, der ihn zu einer Wahlkampfveranstaltung der SPD nach Berlin locken will, morgen oder übermorgen noch ein ausführliches Bekenntnis zum Sozialismus zu schreiben, das Grimme auf der Kundgebung verlesen soll. Was kann er mehr tun? Bei Tisch lassen sich Gespräche über Politik dann nicht vermeiden. Erika und Klaus sind spürbar angespannt. Klaus hat offenbar alle Zeitungen gelesen, sogar den Völkischen Beobachter, und mokiert sich über den gehaltenen Schmerzton, den die Linkspresse angesichts des Machtwechsels anschlägt. Nach dem Essen brechen beide Kinder auf zur Generalprobe von Erikas Pfeffermühle. Das Februarprogramm soll morgen Premiere haben. Für ein Kabarett ist Hitlers Machtantritt natürlich ein gefundenes Fressen. Goebbels schläft sich erst einmal aus. Dann bespricht er die Planungen für den kommenden Wahlkampf mit seinen Mitarbeitern. Ein erster Propagandahöhepunkt soll die Trauerfeier für Majkowski und Zauritz werden. Die beiden sind, erklärt er, Blutzeugen der nationalen Bewegung, die in der Nacht des Triumphs von roten Mördern heimtückisch erschossen wurden. Er will eine ganz große Inszenierung für sie im Berliner Dom mit allem Pomp und mit machtvollen Aufmärschen. Der Dom ist zwar eine evangelische Kirche und Zauritz war Katholik, aber darauf kann Goebbels keine Rücksicht nehmen. Erst recht nicht auf Majkowski und die wahre Geschichte um seinen Tod. Viele SA-Leute fürchteten in den letzten Wochen, die NSDAP habe sie zwar beim jahrelangen Straßenkampf gegen die Kommunisten die Drecksarbeit machen lassen. Doch jetzt, wo die politischen Ziele endlich in greifbare Nähe rückten, versuchten die Parteichefs, sie loszuwerden, um alle Vorteile des Sieges für sich allein zu sichern. Kurz nach Weihnachten trafen sich über 60 Charlottenburger SA-Führer und sprachen darüber, dass sie vor allem ihm, Goebbels, eine derart miese Intrige zutrauten. Majkowski hat dann, berichteten Goebbels Informanten, nicht gezögert und lauthals verkündet, in dem Fall werde er es selbst übernehmen, Goebbels zu erschießen. Es war für Goebbels daher ein Akt politischer Klugheit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Als Gauleiter von Berlin ist er ständig von SA-Männern umgeben, er muss ihnen blind vertrauen können. Majkowskis Prahlerei, ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen, durfte nicht folgenlos bleiben. Jedem einzelnen SA-Mann musste Goebbels klar machen, dass man über ein Attentat gegen ihn ungestraft nicht einmal nachdachte. Glücklicherweise kannte Fritz Hahn seine Leute vom Sturm 33 genau und wusste, dass es da einen gab, Alfred Buske, der Majkowski gegen gutes Geld zuverlässig ausschalten würde. Gestern hatte Buske das im richtigen Moment erledigt und den einzigen polizeilichen Zeugen Zauritz gleich mit beseitigt. Wenn die übrigen Männer des Trupps beobachtet haben, was da passierte, kann Goebbels das nur recht sein. Diese Warnung wird sich rumsprechen. Er ist kein Mann, der sich drohen lässt. Ihm gefällt auch der Gedanke, Majkowski sogar jetzt noch, nachdem er ihn hat liquidieren lassen, für seine Zwecke einzuspannen. Ein Kinderspiel, ihm zum Märtyrer zu erklären. Wie einen König will er Majkowski beerdigen lassen und selbst an seinem Sarg sprechen. Hitler und Göring mit dabei im Dom, Kranzniederlegungen, feierliche Stille, Orgelmusik, ergreifende Reden und dann ein Trauerzug durch die Stadt. Ganz großes Staatstheater. Am Abend stürmt ein SA-Kommando in das Haus Trautenaustraße 12 im friedlichen Wilmersdorf. Sobald die Männer vor der gesuchten Wohnung angekommen sind, treten sie die Tür ein, stürzen hinein und stehen in leergeräumten Zimmern. Keine Mieter, keine Möbel, keine Bilder, nichts. Nur kahle Wände. Die Männer zögern einen Moment, sie müssen mit der Überraschung fertig werden. Dann rennen sie zurück auf die Straße, laufen nach rechts zur Nassauischen Straße. Auch dort stürmen sie in eines der Häuser, schlagen mit Äxten eine Tür ein und stehen in einem leeren Atelier. Keiner da. Alles verlassen. Sie sind zu spät gekommen. Der SA-Trupp sucht George Gross, Maler, Grafiker, Karikaturist. Die Nazis hassen ihn, wie sie wenige andere Künstler hassen. Mit seinen Bildern greift er nicht nur all das an, woran sie glauben und was ihnen heilig ist, ihren Führer, ihre Männerbünde, ihre Kriegsbegeisterung, sondern er macht sie lächerlich. Er zeigt sie als aufgeblasene Hampelmänner, Säufer, dumpfe Schlägertypen, Hurenböcke, Gangster. Niemand, der im politischen Kampf ernst genommen werden will, darf einen solchen Gegner unterschätzen. Satire kann tödlich sein. Doch selbst Klagen wegen Beleidigung der Reichswehr oder Angriffs auf die öffentliche Moral helfen nicht. 4 Jahre lang, von 1928 bis 1931, hat sich ein Gerichtsverfahren wegen Gotteslästerung gegen Gross und seinen Verleger Wieland Herzfelde hingezogen, ausgelöst durch Proteste gegen seine Zeichnung »Maul halten und weiterdienen«, die einen Christus am Kreuz mit Gasmaske und Soldatenstiefeln zeigt. Die Prozesse endeten mit Freisprüchen oder geringen Geldstrafen und machten Gross, was die Nazis zur Weißglut gebracht hat, immer berühmter. Doch die ständigen juristischen Angriffe haben ihn auch zermürbt. Die Atmosphäre des Hasses und der permanenten Kleinkriege tat Gross nicht gut. Immer größer wurden seine Zweifel, ob sich die Vernunft je durchsetzen kann, und damit wuchsen auch die Zweifel an den inneren Antriebskräften seiner Kunst. Wurde die Wirkung von Satire, und sei sie noch so gut gemacht, nicht letztlich maßlos überschätzt? Konnte er je darauf hoffen, einer wütenden Masse ausgerechnet durch wütende Kunst die Augen zu öffnen? Dann kam der Brief aus New York. Die Art Students League bot ihm für den Sommer 1932 einen Lehrauftrag an. Gross war begeistert. Amerika lockte ihn schon seit seinen Kinderjahren. Er sagte sofort zu. Es war wie ein Ausbruch aus heillos verfahrenen Verhältnissen. Und als er dann 5 Monate später mit einem dieser riesigen Transatlantikdampfer nach Deutschland zurückkehrte, begrüßte er seine Frau Eva schon auf dem Fallreep mit der Nachricht, er sei nur gekommen, um mit ihr und den Kindern endgültig nach Amerika auszuwandern, gleich nach Weihnachten. Er setzt dabei viel aufs Spiel. In Deutschland ist er ein durchgesetzter Künstler mit besten Verbindungen, in Amerika nahezu ein Niemand. Es wird eine harte Zeit werden. Er wird wieder als Lehrer an der Kunstschule arbeiten müssen für $150 im Monat. Ob er sich noch einmal einen Namen als Maler machen kann, ist nicht sicher. Aber er lässt sich durch nichts von seinem Vorhaben abbringen. Nicht einmal durch die eigenen Zweifel. Er will raus aus diesem Land. Eva und er lösen die Wohnung auf. Sie packen nur wenig ein. Gross verschenkt die Möbel, räumt das Atelier leer, lagert Bilder und Bücher bei der Schwiegermutter ein. Es treibt ihn fort wie ein Stück Holz auf einem unbekannten, unterirdischen Strom. Am 12. Januar 1933 legt die Stuttgart in Bremerhaven ab, mit Gross und Eva an Bord. Alles, was sie noch besitzen, passt in 3 Kisten und 3 Koffer. Die Kinder lassen sie bis zum Sommer in Deutschland bei Gross' Schwester. Die Überfahrt ist mehr als nur unruhig. Vor Neufundland erwischt sie ein Sturm mit Windstärke 12. Doch als sie am 23. Januar in New York an Land gehen, herrscht laues Frühlingswetter. 1 Woche, bevor Hitler Reichskanzler wird, 8 Tage, bevor die SA mit Äxten vor ihrer alten Wohnung und dem Atelier steht. An diesem Tag verfolgt auch eine Gruppe von 10 oder 12 Nationalsozialisten den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Julius Leber, der sich nachts mit zwei Leibwächtern auf der Heimfahrt befindet. Schließlich greifen sie den Wagen Lebers an und einer von Lebers Leuten verletzt einen der Nazis tödlich. Bei dem Kampf wird auch Leber verletzt. Nach dem Überfall nimmt die Polizei ihn fest, angeblich zum eigenen Schutz. In Breslau schießt ein Polizeileutnant auf einen kommunistischen Demonstrationszug und tötet einen der Demonstranten. Bei einer Straßenschlacht zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten in Duisburg-Hamborn werden ein Nationalsozialist und ein Landjägermeister getötet. Drei weitere Beamte werden durch Schüsse verletzt. Bei dem Versuch, eine Hakenkreuzfahne niederzureißen, wird ein Kommunist in Felbert bei Essen erschlagen. Am Abend stürmen Kommunisten ein SA-Heim, zwei Nationalsozialisten erleiden Verletzungen. In der Bahnmeisterei in Harburg bei Hamburg tötet ein Bahnbeamter einen Kollegen in einem politischen Streit. Der Täter erschießt sich daraufhin selbst. In Zittau wird der örtliche Agent der nationalsozialistischen Zeitung Oberlausitzer Frühpost ermordet aufgefunden. Die Grippeerkrankungen nehmen rapide zu. Allein in Berlin werden heute 572 Neuinfektionen gemeldet. Fremdblütige Machwerke. Donnerstag, 2. Februar. Ärger für Brecht in Darmstadt. Die NSDAP protestiert gegen die geplante Uraufführung von Brechts Heiliger Johanna der Schlachthöfe im Hessischen Landestheater. In der entscheidenden Sitzung des Stadtrats werden die NS-Abgeordneten von der Deutschen Volkspartei und der Katholischen Zentrumspartei unterstützt. Gemeinsam fordern sie ein polizeiliches Verbot der Inszenierung. Auch eine geschlossene Aufführung für den Verein der Theaterfreunde wird untersagt. Nur die SPD verteidigt das Recht des Generalintendanten Gustav Hartung, seinen Spielplan frei zu gestalten. Hartung gilt als einer der wichtigsten Regisseure und Theatererneuerer des Landes. Brecht kennt ihn und seine Arbeit. 3 Jahre lang war Hartung Chef des Renaissance-Theaters in Berlin, bevor er 1931 nach Darmstadt wechselte. Die Heilige Johanna, Brechts halb parodistische, halb lehrstückhafte Abrechnung mit Kirche und Kapitalismus, entstand schon 3 Jahre zuvor, konnte aber bislang nur als gekürzte Hörspielfassung im Radio gesendet werden. Gesprochen von so exzellenten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Carola Neher, Helene Weigel, Fritz Kortner und Peter Lorre. Wie schon zuvor in Berlin hat Gustav Hartung in Darmstadt keine völkischen Autoren in seinen Spielplan aufgenommen, sondern Stücke von Else Lasker-Schüler, Erich Kästner, Franz Werfel oder Karl Zuckmeier. Brechts Heilige Johanna sollte diese Reihe mit einer besonders prominenten Uraufführung fortsetzen. Für die Nazis ist das Grund genug für eine Hetzkampagne in der Hessischen Landeszeitung. Sie werfen Hartung vor, fremdblütige Machwerke und verstaubte Afterkunst zu spielen und bevorzugt Juden in seinem Theater zu beschäftigen. Anstatt jeden Eingriff in die von der Verfassung garantierte Kunstfreiheit zurückzuweisen, kommt Oberbürgermeister Rudolf Müller von der liberalen Deutschen Staatspartei den aufgebrachten Abgeordneten im Stadtrat mit einem Kompromiss entgegen. Er verurteilt die marxistischen und kirchenfeindlichen Tendenzen von Brechts Stück, verteidigt aber Gustav Hartungs Arbeit als Intendant. Vor allem die antisemitischen Vorwürfe der Nazis sind in seinen Augen absurd. Unter den 361 Mitarbeitern des Landestheaters befinden sich 13 Juden. Das kann man, sagt er, nicht als Verjudung bezeichnen. Die Grippe breitet sich rasant weiter aus. In Berlin werden heute etwa 800 Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen hat die Stadt über 200 Schulklassen schließen müssen. In Großbritannien sind bereits über 1000 Todesopfer zu beklagen. Aus Japan berichtet der Schriftsteller Hans Michaelis in der Berliner Morgenpost von einem neuen Schutzmittel gegen Ansteckung. Die Bazillenmaske. Ein oval geschnittenes, schwarzes Stück Tuch wird vor Mund und Nase gebunden und hat die schwere Aufgabe, den Bazillen den Eintritt zu verwehren. Allerdings wird die Mund-Nasen-Maske zur Überraschung von Michaelis nur unter freiem Himmel getragen. In der Bahn und im Büro setzen die Japaner die Maske ab. Sie sind der Überzeugung, dass sich die Grippeerreger vor allem auf der Straße verbreiten, nicht in geschlossenen Räumen. Der verletzte SPD-Reichstagsabgeordnete Julius Leber wird von der Polizei vorübergehend freigelassen. Vor dem Polizeipräsidium lauern ihm Bewaffnete auf und feuern auf den Wagen, der ihn ins Krankenhaus fahren soll. Wenig später wird Leber wieder verhaftet. Daraufhin beschließen Lübecker Arbeiter einen 24-stündigen Proteststreik. In Altona kommt es zu einer Schießerei zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Ein Passant, der mit seiner Frau spazieren geht, erleidet einen Lungenschuss und stirbt im Krankenhaus. 10 weitere Personen werden zum Teil schwer verletzt. In Berlin-Charlottenburg wird bei einer Schlägerei mit Nationalsozialisten ein Kommunist erstochen und ein zweiter verletzt. Die genähte Zunge. Freitag, 3. Februar. Auch Else Lasker-Schüler wohnt in der Motzstraße, in der Kisch als Untermieter untergekommen ist. Sie hat ein winziges Zimmer im Hotel Sächsischer Hof. Von hier aus ist es nicht weit zum romanischen Café an der Gedächtniskirche, zum Restaurant Schlichter oder zur Weinstube Schwannecke. Else Lasker-Schüler liebt Orte, an denen Schriftsteller, Künstler, Verleger, Galeristen, Schauspieler sich treffen. Sie sind für sie eine Zuflucht vor zu viel Realität. Ein paar Jahre lang war sie unbestritten die Königin der Berliner Bohème, knabenhaft klein, die schwarzen Haare auffällig kurz geschnitten, meist gehüllt in weite Gewänder und Samtjacken, mit gläsernen Halsketten, klappernden Armreifen und Ringen an allen Fingern. Sie wirkte wie eine Tänzerin aus dem Orient, verlieh sich aber selbst einen männlichen Märchennamen und Adelstitel, Prinz Yusuf von Theben, denn für sie gelten keine Grenzen, weder die der Fiktion noch die des Standes oder des Geschlechts. Inzwischen ist sie 63, nächste Woche wird sie 64 und hat eine harte Zeit hinter sich. Vor 5 Jahren starb ihr Sohn Paul an Tuberkulose. Auch Ferdinand Sauerbruch, Chefarzt in der Charité, konnte ihn nicht retten. Das hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Lange hat sie fast nichts verdient, musste, wie sie sagt, von 15 Pfennig am Tag leben und ist im Hotel die Miete schuldig geblieben. Aber inzwischen geht es wieder aufwärts. Sie hat so etwas wie ein Comeback. Im vergangenen Jahr sind bei Rowohlt gleich 2 Bücher von ihr erschienen, neue Gedichte und eine Erzählung. Außerdem hat sie ihr neues Theaterstück Arthur Aronimus und seine Väter fertiggestellt und zusammen mit Richard Billinger den Kleistpreis bekommen. Im ersten Moment war sie gekränkt, dass sie nur den halben Preis erhalten sollte und nur die halbe Preissumme, 750 Reichsmark. Doch dann schob sie ihren Stolz beiseite, ließ sich brav auszeichnen und bezahlte ihre Schulden im Hotel. Einer ihrer früheren Liebhaber, Gottfried Benn, hat ihr telegrafisch gratuliert. Der Kleistpreis, so oft geschändet, sowohl durch die Verleiher wie durch die Prämierten, wurde wieder geadelt durch die Verleihung an sie. Die Affäre der beiden liegt jetzt 20 Jahre zurück. Sie waren damals, 1913, ein sehr ungleiches Paar. Er 26 Jahre alt und ganz am Anfang seiner Karriere, sie 44 und bereits eine Zentralfigur der deutschen Avantgarde. Er ein ungläubiger Pastorensohn mit dem Ehrgeiz, noch den letzten Funken religiöser Hoffnung aus seiner Literatur zu löschen, sie die Enkelin eines Rabbiners, deren Dichtung wie selbstverständlich mit Glaube und Zuversicht durchtränkt ist. Dennoch oder gerade deshalb verband sie für einige Monate eine leidenschaftliche Liebe, eine Tierliebe, von der sie in ihren Gedichten erzählten. »Man fasst mit den Zähnen, wonach man sich sehnt«, schrieb Ben. Und Lasker-Schüler, »ich trage dich immer herum, zwischen meinen Zähnen.« Auch ihre Trennung hielt sie in Versen fest. »Ich bin dein Wegrand«, beharrte sie, und er ebenso entschieden, »keiner wird mein Wegrand sein.« Lange her. Heute schreibt Else Lasker-Schüler an ihren Finanzminister Klaus Gebhardt in Wuppertal. Gebhard ist ein guter Freund, ein Seidenfabrikant und Kunstsammler. Er hilft ihr, wenn sie Verträge mit Verlagen aushandeln muss, von solchen Dingen versteht sie nichts. Gelegentlich mahnt Gebhard auch die Verleger, die sich allzu viel Zeit lassen beim Auszahlen der Honorare. Deshalb hat sie ihn ihren Finanzminister getauft. Sie vergibt gern neue Namen an Menschen, die ihr wichtig sind, und macht sie so zu Wesen ihrer poetischen Welt. Ben zum Beispiel ist für sie Giselher der Barbar oder Giselher der Tiger. Es wird ein munterer Brief, forsch und schwungvoll. Das kann sie gut, so schreibt sie an fast alle. Sie ist zu einer Lesung nach Elberfeld eingeladen, ihrer Geburtsstadt, und Gebhard soll, bittet sie ihn, ein Honorar von 200 Reichsmark vereinbaren. Außerdem schwärmt sie davon, welche kolossale Mühe sich das Schiller-Theater mit den Proben zur Uraufführung von Arthur Aronimus gibt. Große Sache! Doch wie es wirklich um sie steht, das schreibt sie weder Gebhard noch anderen. Die Erfolge des vergangenen Jahres haben nämlich nicht nur angenehme Folgen. Sie war fast ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden, doch spätestens der Kleistpreis hat die Nazis wieder auf sie aufmerksam gemacht. Sie ist Jüdin. Sie tritt auf wie eine Traumgestalt aus dem Morgenland. Sie schreibt moderne, expressive Lyrik. Alles das ist in nationalsozialistischen Augen unverzeihlich. Der völkische Beobachter empört sich. Die Tochter eines Beduinenscheichs erhält den Kleistpreis. Und prompt finden sich ein paar Männer, die sie gelegentlich vor ihrem Hotel abpassen, um sie zu beschimpfen und herumzuschubsen, bis sie stürzt und liegen bleibt. Einmal hat sie sich bei einem solchen Sturz so tief in die Zunge gebissen, dass sie genäht werden musste. Eine Dichterin mit genähter Zunge. Auch mit Arthur Aronimus gibt es Schwierigkeiten. Als das Stück im vergangenen Frühjahr endlich fertig war, stürzten sich die großen Regisseure und Intendanten darauf. Gustav Hartung reagierte am schnellsten. Er schrieb aus Darmstadt, wie entzückt er sei, und bat sie, ihm das Recht zur Uraufführung zu geben. Sie sagte zu. Danach meldeten sich Max Reinhardt, der das Stück im Deutschen Theater in Berlin unterbringen, und Leopold Jessner, der es im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt inszenieren will, zwei der besten Bühnen des Landes. Beide müssen nun erst Hartungs Premiere abwarten, und Stars wie Reinhardt und Jessner warten nicht gern. Doch vorgestern hat Hartung ihr schweren Herzens geschrieben. Er muss die Uraufführung leider verschieben. Zurzeit kämpft er einen schweren Kampf gegen die NSDAP in Darmstadt, weil er Brechts Heilige Johanna auf den Spielplan genommen hat und weil er angeblich zu viele Juden an seinem Theater beschäftigt. Wenn er in dieser Situation Arthur Aronimus rausbrächte, das Stück einer Jüdin, das noch dazu Konflikte zwischen Christen und Juden zum Thema macht, würde es wirken wie eine offene Provokation, und das kann er sich im Moment nicht leisten. Er bittet um Geduld. Also setzt sie nun alles auf das Schiller-Theater, in dem Jessner das Stück derzeit probt. Mal ist der 12. Februar, mal der 19. für die Uraufführung im Gespräch, ganz fest steht es noch nicht. Jedenfalls ist sie hingerissen von der Energie, mit der sich Jessner in die Arbeit an einem Stück stürzt, das gerade jetzt, nach Hitlers Machtantritt, eine ungeheure Bedeutung entfalten kann. Arthur Aronimus erzählt von einem drohenden antisemitischen Massaker in einem westfälischen Dorf vor knapp 100 Jahren. Das Pogrom kann durch die gemeinsamen Anstrengungen eines jüdischen Gutsbesitzers, seines charismatischen kleinen Sohns Arthur Aronimus und des Bischofs von Paderborn abgewendet werden. In der Schlussszene nimmt der weise Bischof im Haus des Gutsbesitzers demonstrativ am Sederabend des Pessachfestes teil und segnet das Volk Israel. Während die Nazis Deutschland immer hemmungsloser mit ihrem Judenhass überziehen, feiert Else Lasker-Schüler in ihrem Stück die Versöhnung zwischen den Religionen. Kein Wunder, dass Jessner, selbst Jude und ein politisch hellwacher Theatermann, ihr verspricht, sich mit dieser Inszenierung kolossale Mühe zu geben. Am Abend soll Karl von Ossietzky seine Rede für die Liga für Menschenrechte halten. Kurt Grossmann, Geschäftsführer der Liga, ist stolz, den Beethoven-Saal für die Veranstaltung bekommen zu haben, einen riesigen Raum, einen Erweiterungsbau der Berliner Philharmonie. Üblicherweise finden hier Konzerte statt, umrahmt von üppigen Wandgemälden, Kristalllüstern und stuckverzierten Säulen. Doch als Grossmann mit seinen Leuten anderthalb Stunden vor Einlass dort ankommt, sind alle Türen zum Saal verschlossen. Nervös klingelt er den Verwalter aus seinem Büro heraus, der ihm ein Schreiben des Polizeipräsidenten überreicht. Die Kundgebung ist verboten. Die lächerliche Begründung lautet, angesichts der aufgeheizten politischen Lage könnten andersgesinnte Teilnehmer Anstoß an Ossietzkis Rede nehmen. Mit diesem Argument könnte in Wahlkampfwochen jede Rede an jedem Ort verboten werden. Die Zeit ist allerdings schon zu knapp, um die Veranstaltung noch abzusagen. Kurz entschlossen lässt Grossmann die eintreffenden Besucher in das nur wenige Schritte entfernte Café Friediger am Potsdamer Platz umleiten. Bis vor wenigen Jahren hieß es Café Josti und es ist immer noch eines der beliebtesten Kaffeehäuser der Stadt. Auch Ossietzky lenkt er dorthin um, der aber, wie ihm ein freundlicher Polizeihauptmann klarmacht, dort auf keinen Fall eine Rede halten darf. Also improvisiert Ossietzky, setzt sich an einen der Kaffeehaustische und beginnt mit Freunden ein sehr lautes Gespräch über eine Einheitsfront von SPD und KPD, dem die Gäste an den anderen Tischen interessiert lauschen. Dagegen kann der Polizeihauptmann nichts einwenden. Für viele Demokraten und Pazifisten ist Ossietzky in den letzten Jahren zu einer wichtigen politischen Orientierungsfigur geworden, zu einer Art Held der Republik. Im April 1929 erschien in der Weltbühne ein Artikel, der geheime Pläne des deutschen Militärs enthüllte, trotz eines ausdrücklichen Verbots durch den Versailler Vertrag eine Luftwaffe aufzubauen. Daraufhin wurden nicht die verantwortlichen Reichswehroffiziere vor Gericht gestellt, sondern der Autor des Artikels und Ossietzky als verantwortlicher Redakteur. Wegen Landesverrat wurden sie zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Prozess erregte internationales Aufsehen, schließlich attestierte sich Deutschland darin selbst, gezielt gegen die Versailler Auflagen zu verstoßen. Viele Freunde und politische Weggefährten warnten Ossietzky davor, seine Strafe tatsächlich abzusitzen und beschworen ihn, ins Ausland auszuweichen. Doch er entschied anders. Nicht aus Respekt vor dem Gericht, sondern als, wie er schrieb, lebendige Demonstration gegen einen Fall von Unrechtsjustiz trat er seine Haftzeit im Mai 1932 an. Er machte seine persönliche Freiheit zum Einsatz im politischen Kampf. Etliche Kollegen, Schriftsteller und Prominente begleiteten ihn auf seinem Weg zum Gefängnis Tegel, darunter Albert Einstein, Erich Kästner, Leonhard Frank, Leon Feuchtwanger, Ernst Toller und der Satiriker Alexander Roda Roda. Sie verwandelten so den ersten Tag seiner Haft in eine Protestkundgebung gegen das skandalöse Urteil. Vor 6 Wochen erst ist Ossietzky durch die übliche Weihnachtsamnestie Hindenburgs vorzeitig aus dem Gefängnis freigekommen. Die Rede heute sollte eigentlich sein erster öffentlicher Auftritt nach seiner Entlassung werden. Die Zuhörer wollen sein Wort hören zur neuen Hitlerregierung. In Annaberg im Erzgebirge wird vor dem Volkshaus ein Mann des demokratischen Reichsbanners von Nationalsozialisten erschossen. Bei einer Schlägerei in Duisburg-Hamborn verletzten Nationalsozialisten einen Kommunisten so schwer, dass er auf der Polizeiwache stirbt. In Berlin-Moabit erschießen Nationalsozialisten einen 18-jährigen und in Berlin-Neukölln einen 21-jährigen Kommunisten. Weiß nicht, was tun. Samstag, 4. Februar. Heute früh findet Kurt Grossmann im Büro der Liga für Menschenrechte am Montbijou-Platz die schriftliche Verbotsfügung für die gestrige Kundgebung im Beethoven-Saal auf seinem Schreibtisch vor. Ein Moment lang ist er in Versuchung, sich beim Polizeipräsidenten zu beschweren, aber er weiß, wie nutzlos das wäre. Gegen 11 Uhr kommt ein Anruf von Willi Münzenberg, der von 2 französischen Reportern berichtet, die Grossmann angeblich interviewen wollen. Grossmann ist überrascht, sagt aber zu und verabredet sich mit Münzenberg für den Nachmittag in einem Café am Kurfürstendamm. Münzenberg ist Kommunist und Mitglied des Zentralkomitees der KPD Vor allem aber ist er ein genialer Verleger und undogmatischer Kopf. Während des Ersten Weltkriegs lebte er in der Schweiz, lernte dort, was ihn für viele Kommunisten zeitlebens zu einer Art unantastbarer Heiligengestalt machte, Lenin kennen und arbeitete für ihn. Inzwischen hat Münzenberg aus eigener Kraft und weitgehend ohne Unterstützung seiner Partei einen der größten Medienkonzerne Deutschlands aufgebaut. Ihm gehören etliche Zeitungen, Buchverlage und Filmproduktionsfirmen. Seine Blätter sind politisch einseitig, aber gut gemacht, lebendig, unterhaltsam. Sie werden nach journalistischen Grundsätzen geführt, nicht stur nach Parteilinie. Mit dem proletarischen Gehabe und der Moskau-treuen Engstirnigkeit der meisten KPD-Funktionäre hat Münzenberg wenig am Hut. Er ist ein schillernder Mann, untersetzt und breitschultrig, er lebt gern gut und lässt sich von einem Fahrer, der zugleich sein Leibwächter ist, in einer schweren amerikanischen Limousine chauffieren. Als Grossmann ihn im vereinbarten Café trifft, ist von den beiden französischen Journalisten keine Rede mehr. Sie waren nur ein Vorwand. Stattdessen erinnert ihn Münzenberg an das Komitee »Das freie Wort«, das Grossmann schon vor einiger Zeit zusammen mit zahlreichen Autoren gegründet hat. »Ob er nicht«, fragt Münzenberg, »als Ersatz für die verbotene Veranstaltung der Liga gestern einen Kongress dieses Komitees einberufen wolle. Seine Zeitung würden ihn dabei in jeder Hinsicht unterstützen, auch finanziell.« Schnell ist Grossmann einverstanden, er will mitten im Wahlkampf nicht untätig sein. Um den Einfluss der Kommunisten nicht zu deutlich werden zu lassen, einigt er sich mit Münzenberg darauf, als Organisatoren lauter berühmte Männer zu nennen, die mit der KPD nichts zu tun haben. Albert Einstein, Heinrich Mann, Harry Graf Kessler und einen der profiliertesten Berliner Journalisten, Rudolf Olden vom Berliner Tageblatt, dazu noch als Eröffnungsredner Thomas Mann. Münzenberg nickt, notiert sich die Namen und gibt die Liste, sobald er zurück in seinem Verlag ist, an die Redaktionen seiner Blätter weiter. Am nächsten Tag wird sie in Münzenbergs Sonntagszeitung gedruckt, ohne dass auch nur einer der Genannten seine Teilnahme zugesagt hätte. Berlins Kulturszene ist alarmiert. Die Vossische Zeitung meldet, Bernhard Rust, ein Nazi der ersten Stunde und früherer Studienrat, werde das preußische Kultusministerium übernehmen. Außerdem soll der Schriftsteller Hans Joost, ein Bewunderer Hitlers und enger Freund von SS-Chef Heinrich Himmler, Leiter der staatlichen Schauspiele werden. Auch Klaus Mann ist entsetzt, als er in München davon erfährt. Als Theaterautor weiß er, wie viel Macht der Intendant der wichtigsten Bühne Berlins hat. Klaus Mann hat Joosts Karriere von Kindesbein an indirekt miterlebt. Der Name fiel gelegentlich im Familienkreis. Klaus war noch ein frühreifer Zwölfjähriger, als sein Vater Joost 1918 in München kennenlernte. Erst wenige Tage zuvor hatten die Arbeiter- und Soldatenräte die Macht in der Stadt übernommen. Thomas Mann fühlte sich ganz gegen seinen Willen in die politischen Wirren der Beginn der Novemberrevolution verstrickt. Unter anderem hatte sich ein »Rat der geistigen Arbeiter« etabliert, in dem über verschiedene Manifeste für oder gegen den abgedankten Kaiser, für oder gegen die kommende Republik gestritten wurde. Mit der Straßenbahn fuhr Thomas Mann in die Innenstadt, um an den Debatten teilzunehmen. Er selbst vertrat in dieser Zeit noch strikt ästhetizistische Ansichten. Kunst und Literatur prägten sein Weltbild, nicht die Analyse wirtschaftlicher oder sozialer Interessen. Während der Diskussionen im Rat lernte er den wuchtigen Sachsen Hans Joost kennen, krauses dunkles Haar, kräftige Nase, knapp 30 Jahre alt. Und er verstand sich glänzend mit ihm. Beide waren der Überzeugung, dass Demokratie und westliche Zivilisation all dem zutiefst widersprechen, was sie unter deutschem Geist und deutscher Kultur verstanden. Joost lebte am Starnberger See, hatte eine vermögende Frau geheiratet und konnte sich daher ganz auf die Literatur konzentrieren. Seine bislang wichtigste Arbeit, das Stück »Der Einsame«, hatte ihn zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Es schildert das Leiden eines Genies, das seiner Zeit weit voraus ist und am Unverständnis seiner Mitwelt scheitert. Allerdings klingen darin bereits deutschtümelnde, völkische und antisemitische Töne an. Thomas Mann stört sich daran in der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft nicht im geringsten. Ich liebe sie sehr und freue mich ihres Daseins, schrieb er an Jost. Bertolt Brecht war da hellhöriger. Er war zwar erst 18, als er Der Einsame in den Münchner Kammerspielen sah, aber Josts Loblied auf den übergroßen, jeder Kritik enthobenen, genialen Einzelgänger war in seinen Augen derart realitätsfern und unzeitgemäß, dass er als Gegenentwurf sein erstes Stück Baal schrieb, indem er sich nicht zuletzt über Josts schwärmerische Künstlerverehrung lustig machte. Eine faszinierende Konstellation. Drei Schriftsteller, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in München über den Weg laufen und deren weitere Entwicklung unterschiedlicher nicht sein könnte. Klaus Mann kennt ihre Karriere nur zu genau, während er die Zeitungsnotiz zu Josts möglicher Berufung zum Berliner Intendanten in Händen hält. Brecht zählt mittlerweile zu den wichtigsten marxistischen Autoren der Zeit. Thomas Mann, der mit seinem früheren Ästhetizismus gebrochen hat, ist als Autor von Weltrang zum prominentesten bürgerlichen Verteidiger der Weimarer Republik geworden. Und Hans Jost, inzwischen Mitglied der NSDAP, bekennt sich so entschieden wie wenige andere Schriftsteller zu Adolf Hitler. Wie ein Wanderprediger zieht Jost mit Vorträgen übers Land, um mit bebendem Pathos und einer vollen, eigentümlich verführerischen Stimme für die Ideen seiner Partei zu werben. Der Einzelne ist nichts, die Volksgemeinschaft alles. Zwischen den Nationen und Rassen herrscht, so lehrt es die Geschichte seiner Ansicht nach, ein gnadenloser, mörderischer Kampf um Macht und Überleben. Schon deshalb müsse ein überlegenes Volk wie das Deutsche seine ethnische Reinheit und kulturelle Identität gegen alle äußeren Einflüsse, die nur Schwächungen sein können, rücksichtslos verteidigen. Sämtliche Formen von Toleranz, Pluralismus, Kompromissbereitschaft, die der identitären Geschlossenheit des Landes zuwiderlaufen, sind für Jost nichts als Symptome eines dekadenten Verfalls. Seine Vorstellung von einer idealen Gesellschaftsorganisation erinnert in ihrer Schlichtheit an den Aufbau eines Bienenvolks. Der große, einsame Führer der Nation ist jeder Kritik enthoben und lenkt das Schicksal seines Volkes mit übermenschlicher, quasi göttlicher Einsicht. Das Individuum hat diesem Führer zu folgen und zu dienen, oder es stirbt ab, sobald es in seinem Dienst versagt. Thomas Mann und Hans Jost haben ihre ideologischen Gegensätze auch öffentlich ausgetragen. Nachdem sich Mann 1922 in seiner Rede von Deutscher Republik demonstrativ zur Demokratie und dem neuen deutschen Staat bekannte, bezichtigte ihn Jost in einem offenen Brief des Verrats am Deutschtum, zu dem eben nicht der Glaube an Vernunft, Recht und Menschlichkeit gehöre, sondern die rückhaltlose Hingabe an die Volksgemeinschaft und an mythisch-mystische Ideen wie Schicksal, Blut oder Vorsehung. Thomas Mann wiederum gab in seinem Zauberberg der Figur des Fanatikers Nafter einige Züge von Jost und ließ ihn in wirrer Begeisterung von der Lust am Gehorsam und der Verleugnung des Ich schwärmen. Zudem ist Nafter ein Jude, was den Antisemiten Jost besonders kränkte. Klaus Mann wird, das begreift er augenblicklich, mit seinen Stücken, seiner politischen Einstellung und seiner familiären Herkunft bei einem Intendanten wie Jost niemals eine Chance haben. Und Jost ist, auch das macht sich Klaus Mann sofort klar, nur ein erstes Symptom. Jetzt, nachdem Hitler an die Macht gekommen ist, werden im Kulturbetrieb die Karten neu gemischt. Überall im Land stehen im Sinne der Nazis politisch bedenkenlose Leute in den Startlöchern, um Posten zu ergattern, und diese Leute sind mit Sicherheit keine Freunde von ihm. Er ist gerade mal 26, arbeitet viel und schnell, er hat bereits 8 Bücher und 5 Theaterstücke veröffentlicht. Aber er ist noch lange kein etablierter Autor, der sich gegen den Widerstand eines politisch voreingenommenen Literaturbetriebs durchsetzen könnte. Noch braucht er Unterstützung oder zumindest ein gewisses freundliches Wohlwollen für den Erfolg seiner Bücher, doch damit kann er jetzt nicht mehr rechnen. Es wird für ihn in den nächsten Jahren nicht einfach werden. Als er sich am Abend sein Tagebuch vornimmt, schreibt er: »Weiß nicht, was tun.« Gegen Ende seiner ersten Regierungswoche testet Hitler die Bereitschaft Hindenburgs, das Land fundamental zu verändern und Grundrechte abzuschaffen. Er legt ihm eine Notverordnung zur Unterzeichnung vor, die bereits das Kabinett Franz von Papens entworfen, aber nicht umgesetzt hat. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes. Hindenburg zögert nicht und unterschreibt. Mit der Verordnung werden die Versammlungs- und Pressefreiheit in das Ermessen des Innenministeriums gestellt, das seit Montag vom NS-Mann Wilhelm Frick geführt wird. 4 Wochen vor der Neuwahl am 5. März können nun nach unpräzise formulierten Kriterien alle politischen Kundgebungen und Zeitungen verboten werden. Jeder einzelne Artikel, der angeblich zum Ungehorsam gegen Gesetze auffordert, Gewalttaten verherrlicht oder zu Streiks aufruft, reicht aus, um Publikationsverbote für die ganze Zeitung auszusprechen. Und die Verordnung ist keine bloße Drohkulisse. Sie wird so intensiv angewendet, dass im Wahlkampf vor allem KPD und SPD kaum noch Veranstaltungen abhalten können und ihre Zeitungen wochenlang nicht erscheinen dürfen. Berlin meldet innerhalb eines Tages 1055 Grippe-Neuinfektionen. Die Krankenhäuser der Stadt sind so überfüllt, dass über Aufrufe in den Zeitungen Assistenzärzte und Hilfsärzte zur sofortigen Mitarbeit gesucht werden. In Staßfurt bei Magdeburg wird der sozialdemokratische Bürgermeister Hermann Kasten an seinem Gartentor erschossen. Als mutmaßlichen Täter verhaftet die Polizei einen 17-jährigen Gymnasiasten, der sich zu den Nationalsozialisten bekennt. Der Schüler bestreitet die Tat und wird wenig später wieder freigelassen. Weitere Ermittlungen unterbleiben. In Bochum-Gerte wird ein SA-Führer von Kommunisten durch 5 Pistolenschüsse ermordet. In Berlin erschießen Nationalsozialisten bei einer Schlägerei 2 Kommunisten. Beerdigung im Regen. Sonntag, 5. Februar. Um 13 Uhr beginnt die Trauerfeier für Majkowski und Zauritz im Berliner Dom. Goebbels Plan, die Feier als großes Propagandatheater zu inszenieren, geht auf. Zwar hat das Domkirchenkollegium eine öffentliche Aufbahrung der Toten vor Beginn der Feier verhindert und verlangt, der Dom dürfe nicht für eine parteipolitische Veranstaltung missbraucht werden. Auch wollen die Angehörigen des katholischen Zauritz nicht, dass seine Totenfeier im evangelischen Dom stattfindet. Doch das hat Goebbels beiseite geschoben. Die Kirche ist mit Hakenkreuzfahnen geschmückt, überall SA-Leute in Uniform, Hitler fährt im offenen Mercedes vor. Im Dom wird er von seinen Anhängern mit erhobenem rechtem Arm begrüßt und legt 2 Kränze an den Särgen nieder. Der ehemalige Kronprinz der Hohenzollern, Wilhelm von Preußen, folgt ihm mit einem Kranz. Nach dem Trauergottesdienst wird Zauritz in seinen oberschlesischen Heimatort überführt und der Sarg Majkowskis in einer schwarzen Bestattungskutsche vom Dom zum Invalidenfriedhof gefahren. Berittene Abteilungen der Schutzpolizei begleiten ihn durch strömenden Regen. 600.000 Berliner stehen entlang der Straßen, unter ihnen mehrere Filmteams, die den Trauerzug für die Wochenschauen festhalten. Am Grab halten Goebbels, Göring und der Berliner SA-Chef Graf von Helldorff ihre Reden. Fast unbeachtet beginnt beinahe zur gleichen Zeit eine kleine Trauerfeier in Charlottenburg. Mitglieder kommunistischer Organisationen legen 2 Kränze vor dem Haus Wallstraße 24 nieder, wo die Morde stattfanden. Die Kränze sind mit roten Schleifen geschmückt. Sie tragen die Aufschrift: Die revolutionären Arbeiter Charlottenburgs, ihrem von der NSDAP ermordeten Freund, dem Polizeibeamten Josef Zauritz. Kurz danach werden die Kränze von der Polizei beschlagnahmt und entfernt. Christiane Grautoff ist erst 15, aber schon eine ausgewachsene Schönheit. Schlank, blond, ein wenig burschikos und hochtalentiert. Sie gilt als das Theaterwunderkind Berlins. Mit 12 holte Max Reinhardt sie auf seine Bühne. Mit 14 drehte sie ihren ersten Film an der Seite von Henny Porten und Gustav Gründgens. Doch stärker noch als diese Stars hat Ernst Toller sie beeindruckt, der Dramatiker, Dichter und Revolutionär. Er wirkt auf sie trotz seines Ruhms noch immer so verletzlich, als ob er Hilfe bräuchte. Ihre Schauspiellehrerin Lilli Ackermann, eine Freundin von Tilly und Khadija Wedekind, hat sie vor einem Jahr mit Toller bekannt gemacht. Der Schriftsteller ist fast 40, gut 23 Jahre älter als Christiane. Verliebt hat sie sich trotzdem in ihn, was für alle schnell zum Riesenproblem wurde. Nicht nur Christiane, auch Toller stürzte diese Liebe in immer neue emotionale Turbulenzen. Sie besuchte ihn oft. Er las ihr dann vor aus seinen noch unfertigen Manuskripten und fragte, was sie als Schauspielerin davon hielt. Natürlich versuchten sie, ihr Verhältnis geheim zu halten. Aber nach ein paar Monaten gestand Christiane einer ihrer Schwestern, dass sie den Mann getroffen habe, den sie heiraten wolle. Den Eltern versicherte sie, die Freundschaft mit Toller sei ganz und gar platonisch. Doch die glauben ihr nicht. Es sind gesetzte, konservative Leute. Der Vater, Otto Grauthoff, ist Kunsthistoriker, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft und schon seit der Schulzeit mit Thomas Mann befreundet. Die Mutter Erna ist Schriftstellerin und übersetzt Lyrik aus dem Französischen und Englischen. Die beiden machen sich verständlicherweise Sorgen wegen Christianes Freundschaft mit dem so viel älteren Mann und möchten sie wieder mehr unter die Fittiche nehmen, um sie vor frühreifen Entschlüssen zu bewahren, was das Mädchen endgültig aus dem Haus treibt. Toller ist schon immer ein Mann der Extreme gewesen. Gleich 1914 meldete er sich zum Kriegsdienst und freiwillig an die Front. Als Jude wollte er endlich dazugehören und kein Außenseiter mehr sein. Er wurde in Verdun eingesetzt, in den Schlachten, die Hunderttausenden das Leben kosteten, und kämpfte bis zum totalen körperlichen und geistigen Zusammenbruch. Das Lazarett verließ er als radikaler Kriegsgegner, verteidigte 1919 die Münchner Räterepublik gegen die nationalistischen Freikorps zusammen mit Autoren wie Erich Mühsam oder Oskar Maria Graf und wurde dafür zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Nie wieder war er literarisch so produktiv und originell wie in seiner Gefängniszelle. Er schrieb Theaterstücke, die das orientierungslose Nachkriegsdeutschland aufwühlten und ihn zum berühmtesten Gefangenen des Landes machten. Die bayerische Regierung bot ihm eine vorzeitige Begnadigung an. Doch er lehnte ab. Er wollte nicht besser behandelt werden als seine ehemaligen revolutionären Mitstreiter. Seit seiner Entlassung aus der Haft hat er 5 weitere Stücke geschrieben. Dazu zahllose Hörspiele, Reiseberichte, Reden, Zeitungsartikel. Es gibt kaum ein politisch brisantes Thema, zu dem er nichts schreibt. Doch er trifft nicht mehr den Ton der Zeit. Das glühende Menschheitspathos seiner Gefängnisstücke ist aus der Mode gekommen. Obwohl er inzwischen keiner Partei mehr angehört, ist er als sozialistischer Moralist abgestempelt. Die Linken halten ihn für politisch unzuverlässig. Die Rechten sehen in ihm einen Umstürzler und Chaoten. Als sich sein Freund und Lektor Lanzhoff 1931 von seiner Frau trennte, ist Toller bei ihm in Wilmersdorf eingezogen. Allerdings sind sich beide klar darüber, dass sie vorsichtig sein müssen. Das Namensschild an der Wohnungstür lautete Schwarzkopf und dabei belassen sie es. In Zeiten wie diesen ist es besser, nicht leicht auffindbar zu sein. Im Januar hat sich Christiane als Schauspielerin bei Gustav Hartung in Darmstadt beworben. Sie hält es zu Hause bei den Eltern einfach nicht mehr aus. Und Hartung hat ihr tatsächlich einen Vertrag für sein Ensemble geschickt. Berlins Wunderkind will er sich nicht entgehen lassen. Künftig wird sie also, hat Christiane beschlossen, in Darmstadt leben, aber jede Gelegenheit für Abstecher nach Berlin nutzen, um Toller zu sehen. Wenig später ist Toller zu einer Vortragstour in die Schweiz aufgebrochen. Keine lange Reise, 2 Wochen nur, doch selbst die kurze Trennung fällt der verliebten Christiane schwer. Am 31. Januar wollte Toller wieder zurück in Berlin sein, aber jetzt, nach Hitlers Ernennung zum Kanzler, wagt er sich nicht mehr nach Deutschland. Seit 5 Tagen ist Christiane nun ohne Nachricht von ihm. Das macht sie ratlos und unruhig. Heute hat sie sich die Nachmittagsvorstellung des Theaters am Schiffbauer Damm angeschaut, Schillers Räuber. Danach fühlt sie sich entsetzlich allein. Nach Hause will sie nicht, mit den Eltern gibt es ohnehin nur Streit. Es regnet noch immer, Berlin ist grau in grau. Sie geht in die nächste Telefonzelle, wählt die Nummer von Tollers und Lanzhoffs Wohnung, aber niemand nimmt ab. Niedergeschlagen behält sie den Hörer in der Hand und lässt es immer weiter läuten. Endlos. Was soll sie tun? Sie weiß nicht, wohin. Plötzlich knackt die Leitung. Dann knackt es nochmal und eine scharfe Stimme schreit: »Wer ist da? Sagen Sie sofort, wer Sie sind. Von wo aus sprechen Sie? Hallo? Hallo? Wer spricht dort? Christiane fährt zusammen. Das ist weder Tollers Stimme noch die Landshoffs. Sie bekommt keine Luft. Sie lässt den Hörer fallen. Entsetzt springt sie aus der Telefonzelle und läuft blindlings die Straße hinunter. Die Angst der Eltern und Tollers vor den Nazis hat sie immer übertrieben und ein wenig lächerlich gefunden. Jetzt schießen ihr deren Warnungen durch den Kopf. Sie ist in Panik. Sie läuft und läuft durch den Regen, immer weiter, den ganzen Schiffbauerdamm entlang, so schnell sie kann. Sie ringt nach Atem. Nur, wohin soll sie laufen? Im Anschluss an Kundgebungen der SPD-nahen Eisernen Front in Breslau und Chemnitz töten Nationalsozialisten zwei der Teilnehmer durch Messerstiche. In einem Verkehrslokal der Nationalsozialisten in Hamburg wird ein Schlosserlehrling beim Betreten der Toilette vom Hof aus durch das geöffnete Fenster erschossen. In Dormagen erschießt ein KPD-Mann im Streit einen Nationalsozialisten. Der Täter wird auf der Flucht durch die Polizei getötet. Beim Überfall der SA auf das kommunistische Verkehrslokal Pappschachtel in Berlin-Schöneberg wird die Wirtin erschossen. Sitzungsroutine. Montag, 6. Februar. Heinrich Mann wohnt jetzt in der Fasanenstraße 61, einem stattlichen, großbürgerlichen Mietshaus im Westen Berlins. Nelly und er sind im Dezember eingezogen. Es ist ihre erste gemeinsame Wohnung. Sie haben sich zu einem großen Teil neu eingerichtet. Vieles fühlt sich noch frisch und ein wenig fremd an. Hier wollen sie sich auf Dauer niederlassen. Die neue Adresse soll der Rahmen sein für einen neuen Lebensabschnitt. Heinrich hat unruhige Jahre hinter sich. Die Trennung von seiner Frau Mimi war schwierig. Die Zeitungen schlachteten seine Liaison mit Trude Hesterberg lustvoll aus, was die Situation natürlich zusätzlich belastete. Als die ersten Gerüchte aufkamen, reiste Mimi aufgebracht von München nach Berlin und ging in einem Hotel auf ihre Nebenbuhlerin los. Danach setzte sie Heinrich wochenlang mit Telefonanrufen und Briefen zu, mal wütend, mal verzweifelt. Doch letztlich konnte sie sich gegen die Scheidung nicht wehren. Ihre Ehe bestand bestenfalls noch aus gegenseitiger Rücksichtnahme und auch sie hatte ihre Liebesaffären gehabt. Unter anderem mit dem vielumschwärmten Ernst Udet, der mit seiner Flugschau überall in Deutschland unterwegs war und Mimi ab und zu vertrauliche Nachrichten zukommen ließ, in welcher Stadt und welchem Hotel er sich gerade aufhielt. Nach einigen Jahren, die er in Pensionen oder Hotels gewohnt hat, möchte Heinrich Mann seinem Leben jetzt wieder solidere Formen geben. Nicht aus Rücksicht auf die sogenannte bessere Gesellschaft, die er, épaté les bourgeois, seit jeher gern vor den Kopf gestoßen hat. Aber inzwischen ist er über 60 und beginnt die Schwerkraft des Alters zu spüren. Der Welterfolg des Blauen Engels hat seinen Ruhm, der beim großen Publikum zu verblassen drohte, noch einmal aufgefrischt. Und sicher, im Literaturbetrieb ist sein Ansehen nach wie vor ungebrochen. Doch wenn er ehrlich ist, muss er sich eingestehen, dass seine Bücher der letzten Jahre kaum mehr als Achtungserfolge waren. Seine beiden großen, triumphal gefeierten Romane »Professor Unrat« und »Der Untertan« liegen inzwischen lange zurück. Mit dieser Situation will er sich nicht abfinden. Er möchte sich endlich wieder mit ganzer Kraft auf seine literarische Arbeit konzentrieren. Außerdem haben ihn seine Schriftstellerkollegen in der Preußischen Akademie der Künste vor 2 Jahren zum Präsidenten der Abteilung für Dichtung gewählt. In der ideologisch aufgeladenen Lage des Landes ist das fast schon ein politisches Amt, das nach einem gesetzten Lebensrhythmus verlangt. Ihn schreckt das Konfliktklima nicht, im Gegenteil, er kann gar nicht anders, als sich in die Zeitdebatten einzumischen, es gehört zu seinem Temperament als Autor. Viel zu sehr hat er unter der Spießigkeit und dem engstirnigen Militarismus des Kaiserreichs gelitten, als dass er jetzt mit seiner Begeisterung für Republik und Demokratie hinter dem Berg halten wollte. Noch mehr als sein Bruder hat er mit Zeitungsartikeln oder seiner Unterschrift unter öffentliche Aufrufe und Manifeste dafür geworben, dass sich Deutschland endlich stärker an westlichen Vorbildern orientiert. Und an sozialistischen Ideen. Er liebt Frankreich, er spricht die Sprache perfekt, schreibt sogar auf Französisch für französische Blätter und hat, wie Kuddenhove Kaljagi eine Vision eines europäischen Staatenbundes entworfen. Kein Wunder also, wenn er für die rechten und eingefleischten Nationalisten seit Jahren ein rotes Tuch ist. Doch für den ganz speziellen Furor, mit dem ihn die Nationalsozialisten verfolgen, gibt es vielleicht noch einen zusätzlichen Grund. 1931 haben Heinrich Mann und der befreundete Schriftsteller Wilhelm Herzog um ein vertrauliches Gespräch im preußischen Innenministerium gebeten und wurden vom Staatssekretär Wilhelm Abeck empfangen. Abeck ist ein bekannter Mann, ein Liberaler und Verteidiger der ungeliebten Weimarer Republik, ein Inbegriff des korrekten Staatsdieners mit Zwicker und präzise gestutztem Schnäuzer. Er hatte die preußische Polizei mit Umsicht und Energie zu einer schlagkräftigen, fast militärisch ausgerüsteten Truppe ausgebaut. Und gerade in dieser Funktion als Polizeiverantwortlicher wollten ihn die beiden sprechen. Sie waren alarmiert durch eine Rede, in der Hitler ungeniert verkündet hatte, er wolle zwar mit legalen Mitteln an die Macht kommen, danach aber einen Staatsgerichtshof einrichten, der mit seinen Gegnern abrechnen und Köpfe rollen lassen werde. Mann und Herzog beschworen Abeck, solche Drohungen, die alle Gesetze der Demokratie verhöhnten, nicht einfach hinzunehmen. Die Republik müsse, verlangten sie, hart und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln reagieren. Sie machten detaillierte Vorschläge, wie die bewaffnete preußische Polizei gegen die Schlägertrupps der Nazis vorgehen und den Straßenterror beenden sollte. Abeck hörte seine Gäste geduldig an und bat sie schließlich, ihre Vorschläge seiner Sekretärin zu diktieren, einem, wie Wilhelm Herzog sich erinnerte, etwas verblühten deutschen Gretchen mit blondem Haarkranz. Dieses blonde Gretchen aber war, was zu diesem Zeitpunkt weder Abeck noch die beiden Autoren ahnten, eine Freundin von Rudolf Diels, einem jungen, gut aussehenden Karrierebeamten, der das Dezernat zur Bekämpfung der kommunistischen Untergrundarbeit leitete und insgeheim enge Verbindungen zu Göring pflegte. Diels wusste, dass er Gönner brauchte, wenn er beruflich vorankommen wollte, also lieferte er Göring bereitwillig Informationen über alles, was im Ministerium vorging, insbesondere über das, was im Büro des Polizeichefs Abeck gegen die Nazis diskutiert und geplant wurde. Zum Dank hat Göring vor einer Woche, gleich nach der eigenen Vereidigung als Minister, Diels zum Leiter der politischen Polizei Preußens im Innenministerium gemacht. Der Hass, mit dem die Nazis Heinrich Mann verfolgen, ist in letzter Zeit immer hemmungsloser geworden. Erst kürzlich, als sein Bruder Thomas auf der Durchreise in Berlin war, haben sich die beiden gegenseitig eingestanden, dass sie stärker unter den politischen Angriffen leiden, als sie zugeben wollen. Immerhin hat sich für Heinrich Mann per Zufall ein Beschützer gefunden, der ihn ein wenig abschirmt und einen Gutteil der Drohung auf sich zieht. Der Schutzengel heißt ebenfalls Heinrich Mann und ist ein pensionierter Versicherungsangestellter und Kirchensänger. Da er mit Anschrift und Nummer im Berliner Telefonbuch steht, kommen bei ihm zahllose beleidigende Anrufe und Briefe an, die eigentlich auf den Schriftsteller Heinrich Mann zielen. Natürlich schockiert den Namensvetter die maßlose Feindseligkeit, die sich über ihn ergießt, er ist aber mutig genug, seine Rolle als Blitzableiter weiter zu erfüllen. Heinrich Mann macht sich heute schon am späten Nachmittag auf den Weg zur Akademie. Für ihn als Vorsitzenden der Sektion für Dichtung stehen gleich zwei Sitzungen an. Die Themen, über die beraten werden soll, wirken allerdings jetzt, wo Hitler in der Reichskanzlei die Fäden in der Hand hält, unglaublich harmlos und realitätsfern. Die übliche Routine eben, daran kann Heinrich Mann nichts ändern. Auch wenn er der Vorsitzende ist, kann er mit seiner Dichterakademie nicht verfahren, wie er will, und spontane Protesterklärungen in die Welt setzen. Er muss, das gehört zu seinem Verständnis der demokratischen Spielregeln, die Beschlüsse der Mehrheit umsetzen. Doch das macht die Akademie ungeheuer schwerfällig. Im Grunde ist sie das immer gewesen. Sie ist jetzt weit über 200 Jahre alt, eine ehrwürdige, ruhmvolle Institution, die mehr in ihrer Geschichte lebt als in der Gegenwart. Die Abteilung für Dichtung wurde erst 1926, vor gut 6 Jahren, gegründet, ist also ein waschechtes Kind der Weimarer Republik und sollte sich, meint Heinrich Mann, für diese Republik auch einsetzen. Doch selbst über eine solche fundamentale Frage lässt sich unter den Mitgliedern nur unter größten Anstrengungen Einigkeit herstellen. Will die neue Abteilung so etwas sein wie die intellektuelle Stimme der Nation? In der Öffentlichkeit wird sie oft so verstanden und also meist misstrauisch beäugt, kritisiert und bekämpft. Intern aber ist sie permanent zerstritten. Es begann gleich mit einem Eklat. Der Lyriker und Dramatiker Arno Holz, ein schwieriger, unduldsamer Mann, fühlte sich zwar geschmeichelt, in die kleine, nur 5 Köpfe zählende Gründungsrunde der Abteilung berufen zu werden, doch dann las er die Statuten und zerpflückte sie in einer Denkschrift Punkt für Punkt. Tatsächlich ist diese Verfassung der Akademie voller Konstruktionsfehler, weil sie sich nicht entschlossen genug von den alten feudalen Strukturen Preußens gelöst hat. Anders als man es vom neuen republikanischen Staat erwarten darf, sind die Mitglieder in ihrer Arbeit nicht wirklich unabhängig. Zwar kann die Akademie ihren Präsidenten und die Abteilungen ihre Vorsitzenden selbst bestimmen, doch müssen alle Wahlen, wie andere Entscheidungen auch, vom preußischen Kultusminister bestätigt werden, der als Kurator politisch verantwortlich ist. Auch bei der Zusammensetzung der neuen Dichtersektion gab es Ungereimtheiten. Obwohl sich die Akademie preußisch nennt, gehören ihr Schriftsteller an, die gar nicht in Preußen leben, wie Thomas Mann zum Beispiel, der aus Lübeck stammt und in München wohnt. Eigentlich hätte das Land eine deutsche Akademie gebraucht, und das soll und will die Neugründung auch sein. Doch schon aus juristischen Gründen ist Preußen gar nicht berechtigt, eine Institution für ganz Deutschland ins Leben zu rufen. Um die Absurditäten auf die Spitze zu treiben, sind in vielen entscheidenden Fragen nur die Mitglieder stimmberechtigt, die in Berlin und den Vororten wohnen, also zu Sitzungen leicht zusammengerufen werden können. Alle übrigen haben nur in Vollversammlungen etwas zu sagen. Mit anderen Worten, es ist dem Namen nach eine preußische Akademie, die gern als deutsche Akademie gelten will, aber wie eine Berliner Akademie geführt wird. Natürlich können solche offenkundigen Unsinnigkeiten unter Mitgliedern, die fair und vertrauensvoll miteinander umgehen, mit einiger Nonchalance ausgeglichen werden. Genau das legte Max Liebermann als Präsident der Akademie damals dem polternden Arno Holz nahe, als er ihm versicherte, die Statuten würden überaus liberal gehandhabt und außer Holz habe noch kein Mitglied sie jemals gelesen, geschweige denn sich nach ihnen gerichtet. Doch was in den anderen Abteilungen für Kunst und Musik möglich ist, gelingt bei den Schriftstellern nicht. Bei ihnen bilden sich von Beginn an 2 Blöcke, deren Kontroversen mit der Zeit nicht schwächer werden, sondern sich immer weiter vertiefen und mit ideologischen Ressentiments aufladen. Der ständige Streit kreist um wechselnde Begriffe, läuft aber letztlich auf die immer gleichen Fragen hinaus. Ob es die Aufgabe der Abteilung ist, neue, moderne Strömungen der Literatur zu bekämpfen oder ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Ob sie für eine Dichtung eintritt, die spezifisch deutsche, überzeitliche Werte repräsentiert oder für eine zeitbezogene, weltläufige Literatur, in der die Traditionen des Landes aus europäischer Sicht neu definiert werden. Wenn das eine Lager die Überfremdung des Buchmarkts und der Theaterspielpläne durch billige Unterhaltung aus dem Ausland bekämpft, warnt das andere Lager vor dem Rückzug in geistigen Provinzialismus. Kritisieren die einen das literarische Leben der Großstädte, vor allem der Metropole Berlin, als Betrieb um des Betriebs willen, polemisieren die anderen gegen die Selbstgenügsamkeit und Beschränktheit des total platten Landes. Die einen sehen im Dichter so etwas wie einen Seher oder Priester, der dem Volk mit seinen Werken inneren Zusammenhalt und Identität verschafft. Die anderen betrachten den Schriftsteller als Intellektuellen, der in einer zunehmend technisierten und hochdifferenzierten Gesellschaft keine einheitsstiftende Funktion mehr übernehmen kann, sondern eher die Rolle eines geistig unabhängigen, nur sich selbst verantwortlichen Kritikers spielt. Natürlich stehen, das kann selbst ein Blinder nicht übersehen, hinter diesen Kontroversen ums künstlerische Selbstverständnis zugleich politische Bekenntnisse. Rechts gegen links, Antidemokraten gegen Republikaner, Nationalisten gegen Internationalisten, Verehrer des Mythos gegen Anhänger der Aufklärung. Die einen giften gegen den Kulturbolschewismus, die anderen gegen die Kulturreaktion. Und vielleicht ist die Unnachgiebigkeit, mit der hier über ideologische Gegensätze gestritten wird, das Beste an der Dichterakademie. Vielleicht ist es gerade dieser endlos fortschwelende Konflikt, der die Abteilung tatsächlich zu einer Art Repräsentantin des Landes macht. Der Riss, der die Bevölkerung spaltet, polarisiert auch die Schriftsteller. Vor 2 Jahren eskalierte der Streit. Der national-konservative Flügel drückte überraschend eine neue Geschäftsordnung durch, die von ihren Gegnern durch ein etwas zweifelhaftes Rechtsgutachten sofort wieder ausgehebelt wurde. Unter Protest traten daraufhin die betont völkischen Mitglieder Erwin Guido Kolbenheier, Emil Strauß und Wilhelm Schäfer aus, was die Zeitungen einen Triumph der linken Autoren nannten. Die Zusammenarbeit innerhalb der Akademie wurde nun harmonischer, die Abteilung aber für ihre rechten, nationalistischen Gegenspieler umso angreifbarer. Gegen 18 Uhr kommt Mann am Pariser Platz an. Es ist ein unfreundlicher, regnerischer Winterabend, aber immerhin hat der gnadenlose Frost der letzten Tage nachgelassen. Die Akademie liegt eingeklemmt zwischen dem ausladenden Hotel Adlon und der prachtvollen Fassade des Palais Wrangel. Aber bescheiden ist auch sie nicht. Ihr Gebäude steht an einem der prominentesten Plätze der Stadt. Früher gehörte es der Familie des Kammerherrn von Arnim. Dessen Sohn, der Dichter Achim von Arnim, ist hier aufgewachsen. Inzwischen wurde das Haus von Grund auf umgebaut, doch seine würdevolle, aristokratische Ausstrahlung hat es behalten. Mann nimmt den seitlichen Eingang mit seinen feierlich breiten Stufen, durchquert die Vorhalle, steigt die Haupttreppe hinauf zum oberen Vestibül und den Sitzungssälen. Von 34 Mitgliedern der Dichterabteilung sind 5 gekommen. Dazu noch Alexander Ammersdorfer, der als erster Sekretär der Akademie immer ein wenig wie ein Aufpasser wirkt. Heinrich Mann ist nicht wirklich enttäuscht, er hatte keine großen Erwartungen. Nur sehr selten sind Versammlungen besser besucht. Aber angesichts des politischen Erdbebens der vergangenen Woche ist das Desinteresse der Mitglieder, sich mit Kollegen zu treffen und sich vielleicht mit ihnen abzustimmen, doch ein wenig erstaunlich. Die Themen sind schnell abgehakt, nachdem der kleine Kreis im viel zu großen Sitzungsraum Platz genommen hat. Alfred Döblin hat eine kurze Protestnote formuliert. Er liest sie selbst vor, rät jedoch davon ab, sie zu veröffentlichen. Es geht dabei um ein wichtiges, vielleicht sogar zentrales Thema, das die Abteilung letztlich nie richtig in den Griff bekommen hat. Vor kurzem veröffentlichte der Kritiker Paul Fechter eine Literaturgeschichte mit dem Titel »Dichtung der Deutschen«. Der wuchtige Band wird von einer Buchgemeinschaft in hoher Auflage unter die Leser gebracht. Doch das Buch ist so hemmungslos antisemitisch und völkisch tendenziös, dass sich die Akademie verpflichtet fühlt, vor ihm zu warnen. Einige der wichtigsten und meistgelesenen jüdischen Autoren wie Leon Feuchtwanger, Stefan Zweig oder Kurt Tucholsky kommen darin überhaupt nicht vor. Andere wie Ernst Toller, Karl Sternheim oder Jakob Wassermann werden nur mit knappen, wegwerfenden Bemerkungen bedacht. Aber die ersten Entwürfe zu einer Protestnote räumten Fechters Buch so viel Gewicht ein, dass es wirkte, als wolle die Akademie es feiern, anstatt es zu kritisieren. Gottfried Benn hat daraufhin eine Fassung geschrieben, die sich aus einer sehr hohen Perspektive nicht gegen Fechter allein, sondern gegen reaktionäre Kulturtendenzen im Allgemeinen richtete. Jetzt klang der Text an einigen Stellen so kompliziert und gespreizt, dass Alfred Döblin gebeten wurde, ihn nochmals zu überarbeiten. Eine heikle Bitte, denn Benn ist ein hochempfindlicher Mann mit elitärem Selbstbewusstsein, der wenig Verständnis für die Ansicht hat, ein von ihm verfasster Text könnte überarbeitungsbedürftig sein. Folglich ist er zur heutigen Sitzung gar nicht erst erschienen. Pflichtgemäß hat Döblin die dunklen Stellen in Benns Entwurf aufgehellt, doch inzwischen ist die politische Großwetterlage eine völlig andere, und was vor ein paar Tagen noch ein kulturpolitisches Statement war, würde jetzt unweigerlich als Frontalangriff auf den neuen Reichskanzler verstanden. Also bleibt Döblin nichts anderes übrig, als vor der selbstverfassten Protestnote zu warnen, und er erntet damit bei seinen Kollegen allgemeine Zustimmung. Die Dichterakademie muss sich eingestehen, in den letzten Wochen vor Hitlers Machtantritt ihre Zeit mit Diskussionen über eine Stellungnahme zu einem minderwertigen Buch verschwendet zu haben, die sie jetzt, nachdem sie fertig ist, nicht einmal zu veröffentlichen wagt. Später, als sich Heinrich Mann hinsetzt und einen Brief an seinen Bruder in München über die Beschlüsse der Abteilung schreibt, ist ihm das alles so peinlich, dass er die sang- und klanglos beerdigte Erklärung nur mit einem Satz erwähnt. Stattdessen berichtet er über die zweite Sitzung des Abends, in der es um Verhandlungen mit dem preußischen Kultusministerium über einen neuen Literaturpreis ging. Ausdauernd wurde über die Zusammensetzung der Jury gestritten. Am meisten aber beschäftigen ihn in seinem Brief gar nicht die Angelegenheiten der Akademie, sondern der Kongress »Das freie Wort«, dessen Veranstalter ihn als Mitorganisator bezeichnen, ohne ihn gefragt zu haben. »Das Ganze ist ein dreister Missbrauch«, schreibt er an seinen Bruder und warnt ihn, auch er werde in die Sache hineingezogen. »In dem Programm hältst du voraussichtlich die Eröffnungsansprache.« Er bittet ihn dringend, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, es könne nur ein Misserfolg werden. Das Günstigste, was noch geschehen könnte, wäre ein Verbot des Kongresses. Aber vielleicht lässt man ihn vorübergehen, um zu zeigen, wie unwirksam heute unser Widerspruch ist. Hindenburg erlässt die Notverordnung zur Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen und löst den preußischen Landtag auf. Neuwahlen sollen gemeinsam mit der Reichstagswahl am 5. März stattfinden. Durch die Notverordnung erhält Göring als kommissarischer preußischer Innenminister Verfügungsgewalt über die preußische Polizei und Verwaltung. In Duisburg wird der Beerdigungszug eines am 1. Februar ermordeten SS-Manns beschossen. Die Polizei und Teilnehmer der Beerdigung erwidern das Feuer. Ein Unbeteiligter stirbt im Kreuzfeuer. In Harburg-Wilhelmsburg töten drei Nationalsozialisten einen 27-jährigen Arbeiter beim Verlassen eines sozialdemokratischen Vereinslokals. Hässliche, kleine, gewaltsame Naturen. Freitag, 10. Februar. Hitler hält ab 20 Uhr im Sportpalast an der Potsdamer Straße vor rund 10.000 Zuhörern seine erste große Rede im Wahlkampf. Er trägt eine SA-Uniform, spricht also nicht als Reichskanzler, sondern als Chef der NSDAP, der für seine Partei wirbt. Dennoch ist es Goebbels gelungen, alle deutschen Radiosender zur landesweiten Übertragung der Veranstaltung zu verpflichten. Hitlers Rede klingt programmatisch, verrät aber kaum Konkretes über sein Programm. Stattdessen setzt er auf pompöse Metaphern und den Klang großer Worte, Signalworte, die er rhythmisch wiederholt, selbst wenn darüber manche Sätze den Sinn verlieren. Er will, beteuert er feierlich, aufbauen dieses Volk auf den deutschen Bauer als den Grundpfeiler jedes völkischen Lebens. Indem ich für die deutsche Zukunft kämpfe, muss ich kämpfen für die deutsche Scholle und muss kämpfen für den deutschen Bauern. Er erneuert uns, er gibt uns die Menschen in unsere Städte, er ist die ewige Quelle seit Jahrtausenden und er muss erhalten bleiben. Dann weiter zum zweiten Pfeiler unseres Volkstums, dem deutschen Arbeiter. Jenem deutschen Arbeiter, der in der Zukunft kein Fremdling mehr sein soll und sein darf im Deutschen Reich. Den wir zurückführen wollen wieder in die Gemeinschaft unseres Volkes. Für den wir die Tore aufbrechen werden und aufsprengen, auf dass er einziehe in die deutsche Volksgemeinschaft als ein Träger der deutschen Nation. Dazwischen, wie ein zusammenhangloser Irrläufer, eine allgemein gehaltene, aber handfeste politische Drohung. Hitler will auch kämpfen gegen die Erscheinungen unseres parlamentarisch-demokratischen Systems. Dann geht es wieder weiter im Schunkelrhythmus der hohen Worte. Sein Ziel sei, hämmert er den Zuhörern ein, die Wiederherstellung der Sauberkeit in unserem Volk. Sauberkeit auf allen Gebieten unseres Lebens, der Sauberkeit unserer Verwaltung, der Sauberkeit im öffentlichen Leben, aber auch der Sauberkeit in unserer Kultur. Er werde, verkündet er, das Volk wieder beglücken mit einer wirklich deutschen Kultur, mit einer deutschen Kunst, mit einer deutschen Architektur, einer deutschen Musik, die unsere Seele wiedergeben soll. Er will erwecken die Ehrfurcht vor den großen Traditionen unseres Volkes. Erwecken die tiefe Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit, die demütige Bewunderung der großen Männer der deutschen Geschichte. Die Begriffe können gar nicht erhaben genug klingen. Ehrfurcht, Sauberkeit, Volk, Volkstum, völkisch, Volksgemeinschaft und immer wieder Deutsch, Deutsch, Deutsch. Kein Wort darüber, dass ein homogenes, in wesentlichen Fragen gleichgestimmtes Volk gar nicht existiert, sondern die Bevölkerung des Landes sich längst aufgefächert hat in Klassen, Schichten, Milieus mit gegensätzlichen Interessen und Meinungen, zwischen denen Kompromisse ausgehandelt werden müssen. Der Populist Hitler entwirft für seine Zuhörer das Traumgebilde einer organischen Volksgemeinschaft, in der alle Differenzierungen und Individualitäten aufgehen in monolithischen Kollektiven wie dem deutschen Bauern und dem deutschen Arbeiter oder in schwer bestimmbaren Vorstellungen wie der deutschen Kultur und den großen Männern der deutschen Geschichte. Zur gleichen Zeit, ab 20 Uhr, hält Thomas Mann im Auditorium Maximum der Münchner Universität seine Rede über Richard Wagner. Katja begleitet ihn. Auch Klaus und die jüngste Tochter Elisabeth sind mit dabei. Später werden Biografen behaupten, die Zuhörereien seien bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Klaus Manns Blick ist da nüchterner. Er schaut sich im Saal um, in dem sein Vater sprechen wird, und registriert: Nicht sehr voll, aber gutes Publikum. Seit Mitte Dezember hat Thomas Mann an seinem Essay über Leiden und Größe Richard Wagners gearbeitet und ihn dann auf eine gerade noch tragbare Vortragslänge zusammengestrichen. An seiner Begeisterung und Liebe für Wagner lässt er keinen Zweifel. Was ich ihm als Genießender und Lernender verdanke, kann ich nie vergessen. Nie die Stunden tiefen, einsamen Glücks inmitten der Theatermenge. Stunden voll von Schauern und Wonnen der Nerven und des Intellekts, von Einblicken in rührende und große Bedeutsamkeiten, wie eben nur diese Kunst sie gewährt. Um Wagners Rang als Künstler anzudeuten, reiht er ihn ein in eine Galerie unvergleichlicher Autoren: Tolstoi, Zola, Ibsen, Dostojewski, Schopenhauer, Nietzsche. Er würdigt ihn als den Entdecker des Mythos für die Oper, als einen Erzromantiker, einen großen Psychologen und leidenschaftlichen Theatraliker. Doch er belässt es nicht bei der Anrufung erlauchter Namen und hoher Verdienste. Ihm geht es um ein differenziertes Porträt und seinen sehr individuellen Blick auf die Künstlerpersönlichkeit Wagner. Thomas Mann beschreibt Wagner als Vorläufer der Dichter der Dekadenz, die um die Jahrhundertwende den Rausch und den Verfall, das Morbide und Bizarre feierten. Schon allein in der Aufzählung der Figuren, mit denen Wagner im Parsifal die Bühne bevölkert, sieht er einen schlagenden Beweis. Welche Häufung extremer und anstößiger Ausgefallenheit! Ein von eigener Hand entmannter Zauberer! Ein desperates Doppelwesen aus Verderberin und büßender Magdalena mit kataleptischen Übergangszuständen zwischen den beiden Existenzformen! Ein liebessiecher Oberpriester, der auf die Erlösung durch einen keuschen Knaben harrt. Mit anderen Worten, Mann beschränkt sich nicht auf eine verharmlosende Glorifizierung Wagners, sondern geht den geheimen seelischen Antrieben seiner Opernkunst nach, die mit hausbackenen Vorstellungen von Sittsamkeit und Sexualmoral nichts zu tun haben. Und erst recht nichts mit der Forderung nach einer Sauberkeit in der deutschen Kultur, die Hitler zeitgleich in Berlin erhebt. Das ist eine Provokation, mehr noch ein Sakrileg. Für die Anhänger völkischer Kunst ist Wagners Werk ein Heiligtum. Seine Passion für ostentativ deutsche Kulturtraditionen und nordische Mythologie macht ihn für sie zur unantastbaren Identifikationsfigur. Kaum etwas könnte in ihren Augen kränkender sein, als ausgerechnet Wagner in der Rolle eines von exotischen Lüsten getriebenen, modernistischen Künstlers zu sehen, der in seinen Opern extreme psychische Ausnahmezustände beschwört. Vor allem aber nimmt Thomas Mann Wagner vor allen Nationalisten unter den Wagnerianern in Schutz. Damit zielt er, ohne Namen zu nennen, natürlich auf Hitler selbst. Überhaupt schmückt er seinen Vortrag mit einer ganzen Sammlung von Reizvokabeln aus den aktuellen politischen Schlachten. Er nennt Wagner einen Sozialisten und Kulturutopisten, spricht von dem kosmopolitischen Geist seiner Musik, lobt nicht seine deutsche, sondern seine europäische Artistik und behauptet sogar, dass man Wagner inzwischen ganz sicher einen Kulturbolschewisten nennen würde. Als sei das noch nicht genug, attackiert Thomas Mann schließlich noch die angeblich geschichtsentscheidenden großen Männer, die Hitler parallel dazu im Berliner Sportpalast feiert. Er nennt sie mit einem hellsichtigen Wort Wagners, das viel von der psychologischen Analyse narzisstischer Führerfiguren vorwegnimmt. Hässliche, kleine, gewaltsame Naturen, unersättlich. Weil sie so gar nichts in sich haben und deshalb immer nur von außen in sich hineinfressen müssen. Der Beifall ist beträchtlich und Thomas Mann zufrieden. Karl Vossler, der bekannteste Romanist der Universität, kommt auf ihn zu und lobt ihn über den grünen Klee. Es sei der beste Vortrag gewesen, den er je in diesem Saal gehört habe. Das freut Thomas Mann so sehr, dass er Vossler einlädt, ihn und die Familie noch in die Bar des Hotels Vier Jahreszeiten zu begleiten. Schließlich gibt es nicht nur den Erfolg der Rede, sondern ab Mitternacht auch seinen und Katjas 28. Hochzeitstag zu feiern und dazu noch den bevorstehenden Aufbruch zu seiner kleinen Europatournee. Morgen Nachmittag um 4 Uhr wird er mit Katja und dem Wagner-Manuskript im Gepäck nach Amsterdam starten und später noch Urlaubswochen in der Schweiz anhängen. Alles in allem ein heiterer Ausklang nach gut 6 Wochen harter Arbeit. Elisabeth, die 14-Jährige, ist zum ersten Mal in einer Bar. Sie schaut sich eingeschüchtert und aufgeregt um. Und Klaus amüsiert sich über ihre scheue Neugier auf das Nachtleben der Erwachsenen. 2 Monate später allerdings hat der heitere Abend ein ernstes Nachspiel. Lange wird öffentlich kein Wort des Widerspruchs gegen Thomas Manns Vortrag laut. Doch sobald der Essay im April in vollem Umfang gedruckt erscheint, erlebt Thomas Mann eine herbe Überraschung. Erst erreichen ihn nur Gerüchte über einen gegen ihn gerichteten Angriff in einer Radiosendung. 2 Tage später liegt dann die Osterausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten vor ihm mit einer Protesterklärung darin, die gegen seinen Wagner-Vortrag polemisiert. Manche der Unterzeichner kennt er gut. Olaf Gulbrandsson zum Beispiel, den Karikaturisten des Satiremagazins Simplicissimus. Oder Komponisten wie Richard Strauss oder Hans Pfitzner. Seine Gegner haben, schreiben sie, gewartet, bis die nationale Erhebung Deutschlands festes Gefüge angenommen hat, um Thomas Mann endlich vorzuwerfen, er habe mit seiner Festrede das Andenken an den großen deutschen Meister Richard Wagner verunglimpft. Sie wollten also erst einmal sicher sein, die Macht des neuen NS-Staates hinter sich zu haben, bevor sie in ihrem offenen Brief gegen Thomas Mann vorgingen. Sein Porträt Wagners als eines Dekadent und Kosmopoliten ist für sie und ihren Nationalstolz unerträglich. Wenn Mann in der Musik Wagners nicht nur Deutsches hört, sondern auch Weltgerechtigkeit, Weltgenießbarkeit, dann betrachten sie das bereits als Herabsetzung unseres großen deutschen Musikgenies. Zu den Besonderheiten dieses Literaturskandals gehört, dass Thomas Mann 15 oder 20 Jahre zuvor manche Teile dieser Protesterklärung wohl selbst unterzeichnet hätte. Auch er zählte bis über das Ende des Kaiserreichs hinaus zu jenen Künstlern und Intellektuellen, die gern die deutsche Kultur gegen die internationale, insbesondere die westliche Zivilisation, ausspielten. Sie schreckte seinerzeit die Vorstellung, die maßstabsetzende Elitekultur könnte verdrängt werden durch eine Massenunterhaltung, wie sie sich vor allem in Amerika, Großbritannien und Frankreich herauszubilden begann. Thomas Mann sah sich damals als Vertreter einer spezifisch deutschen Kunst, deren Sendung nicht zuletzt darin bestand, gegen den Trend einer zunehmenden Demokratisierung aller Gesellschaftsverhältnisse an einem aristokratisch-großbürgerlichen Kulturverständnis festzuhalten. Er begriff sich ausdrücklich als Künstler, der sich allein den Gesetzen der Ästhetik verpflichtet fühlte und mit Politik nicht behelligt werden wollte. Mehr noch, in seinen Augen waren die Deutschen insgesamt ein unpolitisches Volk, dem demokratische Verhältnisse im Grunde fremd waren und das im viel verschrienen Obrigkeitsstaat seine angemessene Staatsform gefunden hatte. Eine Haltung, die allerdings politische Folgen nach sich zog. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs verlor sich Thomas Mann in einem Rausch des Nationalismus. Sein 600-seitiger Essay »Betrachtungen eines Unpolitischen« schlug streckenweise völkische Töne an. Mann verteidigte nicht nur die besonderen Traditionen und Färbungen der deutschen Kultur, sondern steigerte sich vor dem Hintergrund der Weimarer Klassik, des deutschen Idealismus und der Ästhetik der deutschen Romantik in ein Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Nationalkulturen hinein. Jede Übernahme von Anregungen aus dem Ausland musste er in diesem Sinne als Schwächung, als Herabwürdigung des deutschen Ideals verstehen. Die Kosmopoliten unter den Künstlern, die wie sein Bruder Heinrich Kultur als grenzenloses Geflecht von Einflüssen und Traditionslinien betrachteten, wurden für ihn vorübergehend zu einem verbissen bekämpften Feindbild. Erst 1922, vor gut 10 Jahren, hat er sich in seiner Rede »Von Deutscher Republik« zu demokratischen Werten und einer internationalistischen Kultur bekannt. Eine Wende, für die es eher politische als ästhetische Gründe gab. Thomas Mann war entsetzt über die nationalistische Gewalt der ersten Nachkriegsjahre, die sich in Attentaten und Putschversuchen entlud. Angesichts der Flut solcher Bluttaten entdeckte er den Kern der demokratisch-republikanischen Idee für sich, nämlich Konflikte friedlich durch Kompromisse beizulegen. Eben das entspreche, betonte er nun, dem Charakter der Deutschheit, denn die sei liberal im menschlichsten Sinn, kulturmilde, würdig, friedfertig und eben nicht aggressiv, ausgrenzend und zerstörerisch. Doch wie ihm nun die Protesterklärung gegen seinen Wagner-Vortrag unmissverständlich vor Augen führt, ist er selbst zur Zielscheibe eines aggressiv ausgrenzenden Nationalismus geworden. Er, der sich als Repräsentant Deutschlands und der deutschen Kultur versteht, wird damit nur sehr schwer fertig. Obwohl ihn die Brutalität und der Judenhass der Nazis immer abgeschreckt hat, beginnt er jetzt, wo er in die Emigration gedrängt wird, in schwachen Momenten mit sich insgeheim zu verhandeln, ob und unter welchen Bedingungen vielleicht doch ein Arrangement mit Hitlers Leuten möglich sein könnte. Es sind depressive Erwägungen, die er im Tagebuch mitprotokolliert und die entsetzlich klingen. »Die Revolte gegen das Jüdische hätte gewissermaßen mein Verständnis«, notiert er da, »wenn nicht der Wegfall der Kontrolle des Deutschen durch den jüdischen Geist für jenes so bedenklich und das Deutschtum nicht so dumm wäre, meinen Typus mit in denselben Topf zu werfen und mich mit auszutreiben.« Ein erschreckender, egoistischer, antisemitischer Gedanke, der so klingt, als wäre Thomas Mann tatsächlich bereit, die Vertreibung der Juden aus Deutschland hinzunehmen, wenn er nicht mit ihnen in denselben Topf geworfen würde und unbehelligt im Land bleiben dürfte. Wie politikfremd er trotz seines Bekenntnisses zur Republik noch immer geblieben ist, zeigt schon seine fantastische Formulierung von der »Kontrolle des Deutschen durch den jüdischen Geist«. Noch unbegreiflicher wird die Notiz eines unkontrollierten, verzweifelten Augenblicks, wenn man sich vor Augen führt, dass Thomas Manns Frau und seine Schwiegereltern jüdischer Herkunft sind. Die Grippewelle geht zurück. Die Zahl der Neuinfektionen in Berlin ist auf unter 1000 täglich gesunken. In Berlin-Wedding wird ein 46-jähriger kommunistischer Metallarbeiter von 4 Männern angegriffen und erschossen. Schutzstaffel für Schriftsteller. Sonntag, 12. Februar. Bernhard Rust, der neue Mann an der Spitze des preußischen Kultusministeriums, hat sich entschieden. Er macht Franz Ulbrich, bislang Intendant in Weimar und ein erfahrener Theaterleiter, zum Chef des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Hans Joost, der gerüchteweise als Intendant im Gespräch war, wird Ulbrich als Chefdramaturg zur Seite gestellt und soll für einen nationalgesinnten Spielplan sorgen. Ulbrich hat im vergangenen Jahr in Weimar das Napoleon-Drama 100 Tage von Benito Mussolini und Gioacchino Forzano inszeniert, das in Anwesenheit Adolf Hitlers Premiere hatte. Als erste große Produktion plant die neue Doppelspitze die Uraufführung von Joosts Schauspiel Schlagitter zu Hitlers Geburtstag am 20. April. Bernhard von Brentano kann sich mit der lähmenden Untätigkeit seit dem 30. Januar nicht abfinden. Er will etwas tun, er weiß nur nicht was. Er ist jetzt 31 Jahre alt, ein drahtiger, etwas unsicherer Mann und noch kein berühmter Autor. Aber er hat beste Verbindungen. Sein Vater war Justiz- und Innenminister in Hessen. Von ihm hat er gelernt, wie wichtig es ist, Netzwerke zu knüpfen. Brentanos erster Mentor war Josef Roth, der ihm 1925 eine Stelle in der Berliner Redaktion der Frankfurter Zeitung verschaffte. Doch dann lernte Brentano Brecht kennen, begeisterte sich für den Marxismus und liebäugelte mit dem Eintritt in die KPD, die Josef Roth genauso radikal ablehnte wie die Nazis. Wie üblich reagierte Roth unnachsichtig, er brach die Freundschaft zu Brentano ab und erklärte ihn zum Lieblingsfeind. »Er ist einer von den 3-4 Leuten, die ich ermorden könnte mit der Gleichgültigkeit, mit der man eine Zigarette ausdrückt.« Durch die Freundschaft mit Brecht, sie planten zusammen eine Zeitschrift zu gründen, öffneten sich für Brentano viele Türen bei linken Schriftstellern und Journalisten. Schnell hatte er beste Kontakte zu Anna Segers, Leonhard Frank, Alfred Döblin und Johannes R. Becher, der kürzlich ins Zentralkomitee der KPD aufgestiegen ist, oder auch zu Helene Weigel, Heinrich Mann, Hermann Kesten und zu Rudolf Olden vom Berliner Tageblatt. Sie alle hat er für heute zu einem privaten Schriftstellertreffen zu sich nach Hause eingeladen, in die Budapester Straße zwischen Kurfürstendamm und Tiergarten, und alle sind gekommen. Die Wohnung liegt ruhig im Hinterhaus, hohe Zimmer, breite, helle Fenster mit Blick auf einen mit Gras bewachsenen Hof. Seit 2 Wochen ist Hitler jetzt an der Macht und lässt keinen Zweifel daran, dass er sie gebrauchen will. Wie können Sie als Schriftsteller darauf reagieren? Das ist es, was Brentano wissen will. Er findet, sobald er die Zeitungen aufschlägt, verdammt gute Gründe, Angst zu haben. Im vergangenen Jahr hat er ein Reportagebuch herausgebracht. Der Beginn der Barbarei in Deutschland. Eine einzige Polemik gegen die Nazis. Natürlich muss er damit rechnen, dass er jetzt weit oben auf der Liste der Autoren steht, mit denen Hitler abrechnen will. Was können Sie als Schriftsteller tun? Welche Strategien gibt es? Wie sollen sie sich verhalten? Am kämpferischsten reagiert Brecht. Er hat den Machtwechsel schon deutlich zu spüren bekommen. Nicht nur, dass in Erfurt eine Inszenierung der Maßnahme von der Polizei abgebrochen und in Darmstadt die Uraufführung seiner heiligen Johanna verboten wurde. Vor ein paar Tagen ist Helene Weigel, seine Frau, verhaftet worden, als sie bei einer kommunistischen Veranstaltung mit Brechts »Wiegenliedern einer proletarischen Mutter« auftrat. Brecht wurde sofort alarmiert und konnte sie glücklicherweise schnell wieder frei bekommen, aber die Situation war gefährlich genug. »Er ist«, verkündet Brecht der Runde bei Brentano, »jederzeit bereit. Er schreibt alles, was jetzt vor der Wahl gebraucht wird. Proklamationen, Aufrufe, Reden, Theaterstücke. Das kann er, dazu ist er da. Aber er braucht Schutz.« Er hat schon mehrere Drohbriefe bekommen, die ihm den Besuch von 5 SA-Männern ankündigen. Er will nicht warten, bis sie tatsächlich vor seiner Tür stehen. »Gibt es nicht«, fragt Brecht in die Runde, »die Möglichkeit, eine Schutzstaffel für bedrohte Schriftsteller herbeizuschaffen?« »Er denkt da«, sagt er, »an ein paar hartgesottene Leibwachen, 4 oder 5 Kerle, erfahren in Schlägereien und, wenn möglich, bewaffnet.« Ein Vorschlag, der vorzüglich in die Welt seiner Drei-Groschen-Oper passt. Brecht als Volksredner, der bei seinen Auftritten von Bodyguards abgeschirmt wird, wie Gangsterboss Mackie Messer von seinem Gefolge. Doch Rudolf Olden reißt ihn aus seinen Fantasien. Wie er sich das dann praktisch vorstelle, in seiner Wohnung zum Beispiel. »Sie können doch keine Wachstube bei sich einrichten.« Auch Heinrich Mann hat für den Vorschlag wenig mehr übrig als ein ironisches Lächeln. Ob Brechts Schutzstaffel die Schriftsteller bewachen oder überwachen werde, schützen oder in Schutzhaft bringen, verteidigen oder verraten. Gewalt kann, lässt Heinrich Mann damit anklingen, keine vernünftige Strategie für Schriftsteller sein, denn letztlich wird sich Gewalt immer gegen sie wenden. Gewalt ist das Kampfmittel der Nazis. Die können Zehntausende von SA-Männern aufbieten. Gegen eine solche Streitmacht wird eine Schutzstaffel für Autoren und Künstler immer den Kürzeren ziehen. Die einzig vernünftige Perspektive liegt nicht in bürgerkriegsähnlichen Straßenkämpfen, sondern in einer Rückkehr zu zivilisierten politischen Verhältnissen. Vielleicht sollte man, meint Leonhard Frank, eine große Kundgebung einberufen. Eine Versammlung von Schriftstellern mit den erlauchtesten Namen, die gegen Hitler als Reichskanzler protestieren. Schon eine kleine Bemerkung eines Schriftstellers wie Gerhard Hauptmann ginge um die ganze Welt. Es müsste allerdings eine möglichst große, ideologisch neutrale Kundgebung sein, also keine, die sich nur auf linke oder nur auf liberale bürgerliche Autoren beschränkt, sondern eine, die Ideale verfolgt, denen jeder zustimmen kann. Meinetwegen für die Freiheit des Geistes oder solchen Schmus. Kein sehr origineller Vorschlag. Die Idee erntet bei den anderen kaum mehr als ein Schulterzucken. Eine Protestveranstaltung der wichtigsten Schriftsteller mit den berühmtesten Namen ist ja schon unter Oldens Leitung für den 19. Februar einberufen worden. Der Kongress, das freie Wort. Auch ein Ort für die Veranstaltung wurde inzwischen gefunden. Der große Festsaal in der Krolloper gegenüber dem Reichstag. Allerdings hat Heinrich Mann bereits abgesagt, weil er sich nicht ohne seine Zustimmung als Mitorganisator vereinnahmen lassen will. Auch aus der Eröffnungsrede Thomas Manns wird wohl nichts werden, da der zurzeit mit seinem Wagner-Vortrag im Ausland auf Tournee ist. Frank hat es ohnehin nicht leicht in diesem Kreis. Er wird von vielen Schriftstellern, die sich an der KPD orientieren, mit Misstrauen betrachtet oder belächelt. Zwar ist er ein waschechter Proletarier, Sohn eines Schreinergesellen und hat sich nur unter großen Entbehrungen eine höhere Schulbildung erkämpfen können, doch seit einigen Jahren wird er von Erfolg und Anerkennung geradezu verwöhnt. Die Kritiken seiner Bücher sind glänzend, die Verkaufszahlen ebenso, und die Preußische Akademie hat ihn in ihre Reihen aufgenommen. Vor allem der Erfolg seiner Erzählung »Karl und Anna«, der Liebesgeschichte eines Kriegsheimkehrers, der den Namen eines Kameraden annimmt, um dessen Frau für sich zu gewinnen, hat ihn zu einem gut betuchten Mann gemacht. Ein frisch erworbener Wohlstand, den er gern zeigt. Er kleidet sich nach englischer Mode mit maßgeschneiderten Anzügen und handgefertigten Schuhen, liebt gutes Essen und teure Hotels. Damit können sich die anderen nicht gut abfinden. Sie alle, Brecht, Anna Segers, Johannes R. Becher, Helene Weigel, Alfred Döblin, sind in bürgerlichen Familien aufgewachsen, haben gute Schulen und Universitäten besucht, pflegen aber jetzt oft ein betont unbürgerliches Image. Brecht hat die proletarische Lederjacke zu seinem Markenzeichen gemacht, tritt gern unrasiert, mit Schieberkappe und Drahtbrille auf und findet damit unter den jüngeren linken Autoren viele Nachahmer. Aber es geht nicht nur um Äußerlichkeiten. Die anderen unterstellen Frank letztlich, ein Renegat zu sein, seine Überzeugung dem Erfolg geopfert zu haben. Als Leonhard Frank merkt, wie unentschlossen und entmutigt Brentanos Gäste heute sind, meint er überrascht zu Brecht: »Ich glaubte, man wolle hier Revolution machen.« Bissig gibt Brecht zurück: »Da werden Sie angenehm enttäuscht sein.«